Kapitel 14. Aber zuvor möchte er wissen, ob Großbritannien und Frankreich die Idee einer Konferenz annehmen. Graf Charnel bat um eine sehr rasche Antwort, da die Situation von Stunde zu Stunde ernster würde und ein Zusammenstoß zwischen Deutschland und Polen jede Minute geschehen könne. Der Premierminister sagte, dass seine erste Reaktion wäre, dass es unmöglich sei, einer Konferenz unter der Drohung mobilisierter Armeen zuzustimmen, und dass er das Gefühl habe, dass eine Vorbedingung in jedem Falle ein gewisses Maß der Demobilisierung sein müsste. Es gäbe natürlich auch noch andere Fragen, da Signor Mussolini nichts getan habe, aufzuklären, so zum Beispiel die Frage, welche Staaten aufgefordert werden sollten, teilzunehmen. Stern 13:30 Botschafter Lorraine telegrafiert an Lord Halifax, ich war zugegen, als Ihnen Graf Charnel Mussolini endgültigen Vorschlag telefonierte. 3. Mussolinis Berechnung ist offensichtlich, dass, wenn er Hitler den Rat sofort geben und ihn informieren kann, dass England und Frankreich ihn schon im Prinzip angenommen haben, Hitler ihn kaum ablehnen kann, oder wenn er das tut, die Katze verbellt werden wird. 4. Charnel sagte, er hoffe, ich würde Sie ermutigen können, diesen Vorschlag anzunehmen. Ich fühle mich ehrlich imstande dies zu tun, denn die vorgeschlagene Methode ist von der Art, die SMR immer selbst befürwortet hat. 477-31 August 1939. 5. Charnel sagte, dass natürlich Polen eingeladen würde, Russland ebenso, und erwähnte auch Spanien, DBFP 7 Nummer 595, Stern 13:05. Der französische Botschafter Corbyn in London ruft Barnett an, Barnett, S-285, der Premierminister hat mich rufen lassen. Er hat von Mussolini das Angebot einer Konferenz erhalten. Er meint, es könne sich um eine Falle handeln. Er ist der Ansicht, man solle nicht brüsk ablehnen, indessen solle man Vorbedingungen stellen, nämlich die einer notwendigen und vorhergehenden Demobilisierung der Armeen in allen Ländern. Es ist im Übrigen wahrscheinlich, dass Hitler sich dieser Forderung nicht fügen wird. Neville Chamberlain drängt darauf, dass die französische Regierung schnellstens ihre Meinung äußert. Er wünscht, dass die Antworten der Franzosen und Briten aufeinander abgestimmt und zu gleicher Zeit nach Rom gesandt werden können. Ich sagte zu Corbyn, der französische Ministerrat wird hierüber zu beratschlagen haben. Ich werde Ihnen sofort seine Entscheidung mitteilen. Ich stellte einen offiziellen Empfang zurück und begab mich zu Daladier, den ich in seinem bescheidenen Speisezimmer antraf, wo er gerade sein Frühstück beendete. Ich schilderte ihm den dramatischen Morgen, den wir hinter uns hatten. Es sei von nun ab sicher, dass der Krieg in ganz kurzer Zeit ausbrechen werde, wenn man nicht zu einer Regelung der Danziger und der Korridorfrage komme. Ich sei der Meinung, wir sollten den italienischen Vorschlag annehmen, allerdings unter einer doppelten Bedingung, Polen müsse eingeladen werden und die Konferenz solle nicht allein den deutsch-polnischen Konflikt in Ordnung bringen, sondern sämtliche europäischen Probleme. Daladier beschloss unsere lange Unterhaltung, ich werde den Ministerrat für 18 Uhr einberufen. Sie haben recht. Wir können diesen Vorschlag nicht ablehnen. Stern 15:30 Botschafter Sir Phipps in Paris telegrafiert an Lord Halifax, Herr Daladier hat mir gerade gesagt, dass er den französischen Botschafter angewiesen habe, den Premierminister zu informieren, dass er Herrn Mussolinis Einladung zu einem zweiten München, in Italien am 5. September nicht annehmen wird. 2. Herr Daladier bemerkte mir gegenüber, dass er lieber zurücktreten als diese Einladung annehmen wollte. 3. Ich bemerkte, dass der Wortlaut der Antwort an Herrn Mussolini sorgfältig überlegt werden müsste, womit Herr Daladier einverstanden war, DBFP 7 Nummer 604, Stern 16:00 Lord Halifax legt in einem Protokoll nieder, nach Konsultation mit dem 478-31 August 1939 Premierminister läutete ich heute Graf Charnel an, um ihm die Antwort auf seine Anfrage zu geben, die er heute Morgen gemacht hatte. Ich sagte, dass ich die Sache mit dem Premierminister besprochen hätte, welcher meinte, dass es bei dem besten Wunsche, mit Herrn Mussolini zusammenzuarbeiten, unmöglich sein würde, Polen aufzufordern, seine Rechte in Danzig aufzugeben vor Verhandlungen. Danzig schiene uns der vitale Punkt, geradezu das Herz des Streites zu sein, und wir könnten die Polen nicht auffordern, den Hauptpunkt im Voraus wegzugeben. Ich erlaubte mir hinzuzufügen, dass es mir schiene, dass es teilweise Hitlers Methoden wären, die es unmöglich machten, ein solches Verfahren zu empfehlen. Die Danziger Frage müsste ausgehandelt werden als Teil einer allgemeinen Diskussion. Es sei uns schon gelungen, eine Versicherung von der polnischen Regierung zu erhalten, dass sie direkten Diskussionen zustimmen würde. Ich wiederholte, dass ich die Schwierigkeit der deutschen Regierung nicht einsehen könnte, den polnischen Botschafter einzuladen, zum deutschen Auswärtigen Amt zu kommen, um die deutschen Vorschläge zu empfangen, wenn es in der Tat welche hätte. Das schiene mir eine reine Verfahrensfrage zu sein, über die man hinwegkommen sollte, und es würde dann möglich sein, Diskussionen in Gang zu bringen. Graf Charnel sagte, dass er schon Herrn Attolico angerufen habe, sein Bestes in dieser Richtung zu tun, er sei zur Wilhelmstraße gegangen, um diese Instruktion auszuführen, aber Graf Charnel habe noch nicht das Ergebnis gehört, DBFP 7 Nummer 627, Stern der polnische Botschafter Lukasiewicz in Paris belagert, seit er den Konferenzvorschlag kennt, den Kaidosy und den Ministerpräsidenten, um gegen jeden Konferenzvorschlag und jede Vermittlung zu opponieren und in die französische Regierung zu dringen, nicht von einer absoluten Festigkeit abzuweichen. Suarez, S-225, Stern 17 Uhr Botschafter Attolico sprach den Reichsaußenminister und überbrachte ihm den dringenden Wunsch des Duce, dass der Führer doch den polnischen Botschafter Lipski empfangen möge, um auf diese Weise wenigstens den Mindestkontakt herzustellen, der zur Vermeidung eines endgültigen Bruches notwendig wäre. Der Reichsaußenminister informierte Attolico kurz über die Lage, insbesondere über das vergebliche Warten des Führers auf den polnischen Unterhändler und sagte sodann die Weiterleitung des Wunsches des Duce an den Führer zu, Adab 7 S-385, Stern 479, 31 August 1939, 18 Uhr der französische Ministerrat tagt, um die französische Stellungnahme zu Mussolinis Konferenzvorschlag zu beraten. Über diesen Ministerrat gibt der französische Minister für öffentliche Arbeiten, Anatole de Moncy, in seinem Tagebuch einen ausführlichen Bericht. Ich habe diesen absichtlich nicht gekürzt, weil aus ihm klar hervorgeht, dass nicht zutreffend ist, was Barnett in vor der Katastrophe, S-286, behauptet, dass er nämlich mit einem fertigen Entwurf der Antwort in den Ministerrat gekommen sei. Ebenso ergibt sich aus de Moncys Bericht, dass die französische Regierung nicht zu einem klaren Entschluss kam. DB Nummer 142, von seinem Brief an Daladier, DB Nummer 130, den dieser im Ministerrat vorlas, schreibt Colundre, Colundre, S-448. Immerhin bestärkte der aus dem Brief gewonnene Eindruck den Ministerrat in seiner soeben gefassten Entschließung. Stern 19 Uhr Adolf Hitler empfängt Botschafter Attolico, überreicht ihm die deutschen Vorschläge und bemerkt, dass durch die Haltung der polnischen Regierung die Vorschläge nunmehr hinfällig seien. Der Vermittlungsversuch Englands müsse also als gescheitert angesehen werden. Botschafter Attolico erinnerte daran, dass der Führer anlässlich eines vor einigen Tagen erfolgten Vermittlungsangebots Mussolinis geäußert hätte, dass England gerade einen Vorschlag gemacht habe und man erst dessen Auswirkung abwarten wolle. Nachdem der Führer nun selbst erklärt habe, der englische Vorschlag müsse als gescheitert betrachtet werden, erhebe sich die Frage, ob nicht der Duce nun seinerseits eine Vermittlung übernehmen könne. Er fragte daher den Führer, ob es ihm recht wäre, wenn der Duce nunmehr vermittle. Der Führer erwiderte, man müsse jetzt zunächst den Lauf der Dinge abwarten. Er habe keine Lust, sich von den Polen immer wieder neue Ohrfeigen geben zu lassen, und wolle den Duce durch Annahme seiner Vermittlung nicht in eine unangenehme Lage bringen. Er sei überzeugt, dass bei der Geistesverfassung der Polen diese auch dem Duce nicht folgen würden. Auf die Frage Attolikos, ob damit dann wohl alles zu Ende sei, erwiderte der Führer bejahend ergänzend hierzu sagt Attolico in seinem eigenen Bericht, Freund, 3, S391, W. Zwei Tage habe er, Hitler, nun gewartet, dass gemäß dem englischen Versprechen ein polnischer Unterhändler sich einfinde. Um dem italienischen Wunsch zu entsprechen, sei er bereit gewesen, Lipski durch Ribbentrop empfangen zu lassen. Aber Lipski habe sich nicht nur ohne die notwendigen Vollmachten eingefunden, sondern habe auch nicht einmal den Text der Vorschläge verlangt, die, Adab 7 S387, 480, 31 August 1939 gestern Abend von Ribbentrop Henderson mitgeteilt wurden, sondern beschränkte sich darauf zu sagen, dass Warschau die Situation prüfe. Stern 20 Uhr Botschafter Phipps in Paris telegrafiert an Lord Halifax, ich sah Herrn Barnett heute Abend nach dem Ministerrat und fand, dass die französische Regierung nun ganz begriff, dass es nicht möglich sein würde, den italienischen Vorschlag kurzerhand abzulehnen. Die französischen Minister werden Ihnen zur Billigung SMR einen vorgeschlagenen Antwortentwurf an Italien am Morgen des 1. September übersenden, wahrscheinlich die Idee der Konferenz annehmend, aber sie erweiternd, um Polen und andere kleine Länder einzuschließen und mit ausgedehntem Wirkungsbereich. Die französische Regierung begünstigt nicht das Verlangen nach der Mobilisierung, da sie meint, dass Immobilisierung leichter ist für totalitäre Staaten als für Demo, DBFP 7 Nummer 634 vom 1. September, Grazienstern. Der Entwurf der französischen Antwort an Italien lautet, Freund, 3, S-393, die französische Regierung ist bereit, sich jeder Initiative anzuschließen, die zum Ziele habe, die freundschaftliche Regelung des Konfliktes zwischen Polen und Deutschland zu ermöglichen. Die französische Regierung würdigt daher die Anstrengung, die von der italienischen Regierung mit demselben Ziele gemacht wird und dankt ihr für ihre Mitteilung über einen Plan einer Konferenz, dem sie eine günstige Antwort erteilt. Sie muss jedoch bemerken, dass nach ihrer Ansicht über die Interessen einer Macht in deren Abwesenheit nicht entschieden werden darf. Die französische Regierung ist der Ansicht, dass eine solche Konferenz sich nicht darauf beschränken soll, partielle und provisorische Lösungen für begrenzte und unmittelbare Probleme zu suchen. Sie sollte vielmehr, indem sie die Gesamtheit der Probleme von allgemeinem Charakter aufwirft, wie sie am Anfang jedes Konfliktes stehen, zu einer allgemeinen Befriedigung gelangen, die erlaubt, den Frieden der Welt auf soliden Grundlagen wiederherzustellen und zu organisieren. Stern 21 Uhr und 15 Minuten Botschafter Lorrain telegrafiert an Lord Halifax, die Entscheidung der italienischen Regierung ist gefallen. Italien wird weder gegen England noch gegen Frankreich kämpfen. Aber wenn entweder England oder Frankreich feindliche Aktionen gegen Italien unternimmt, wird es sich mit seiner ganzen Kraft verteidigen. 481-31 August 1939. Zweiter. Diese Mitteilung wurde mir von Graf Czarnö um 21 Uhr und 15 Minuten unter dem Siegel der Verschwiegenheit gemacht und er fügte auf das Tiefste bewegt hinzu, was Berlin auch immer sagen wird, wir wollen nicht gegen England und Frankreich kämpfen. Ich unternehme es aus eigener persönlicher Verantwortlichkeit, Ihnen dies zu sagen. Dritter. Der unmittelbare Anlass zu dieser Mitteilung war der Empfang einer Notiz von Graf Czarnö vom italienischen Telefondienst, dass alle Telefonverbindungen, sowohl private als offizielle, zwischen England und Italien von britischen Behörden um 20 Uhr eingestellt worden wären. Vierter. Graf Czarnö war höchst aufgebracht darüber, er sagte, es sähe ganz so aus, als sei es der Vorläufer eines Zustandes der Feindseligkeiten zwischen England und Italien. Wäre es möglich, dass nach diesen Tagen enger Zusammenarbeit zur Wahrung des Friedens SMR verfehlt haben könnte, Italiens wahre Gefühle und Haltung zu verstehen. Fünfter. Ich sagte, ich hätte den Schluss gezogen, dass Italien nicht kämpfen wollte und sie so schon wenigstens 14 Tage vorher informiert. Ich könnte ebenso wenig wie er die Abschneidung der Telefonverbindung verstehen. Ich würde unverzüglich Schritte in der Angelegenheit unternehmen. Sechster. Ich halte es für absolut notwendig, dass als erster Beweis für ihr Verständnis der italienischen Lage wenigstens die offiziellen Telefonverbindungen sofort wiederhergestellt werden. Ich bitte Sie, notwendige Befehle geben zu lassen, mit aller mir zur Verfügung stehenden Eindringlichkeit, und mich telefonisch zu informieren, wenn dies geschehen ist. Siebter. Fortsetzung unserer Konsultationen mit Italien werden nun eine Sache von verdoppelter Wichtigkeit. Achter. Bitte informieren Sie Berlin und Warschau insgeheim über die italienische Entscheidung. Mit diesem Verrat hat Italien seinen eigenen Vermittlungsversuch torpediert. DBFP 7 Nummer 621, Stern 23 Uhr. Ich, Barnett, wartete mit einiger Ungeduld auf die Nachrichten aus London, erfahren, ob ich die Zustimmung der britischen Regierung erhalten werde, um zu damit unsere Antwort sofort nach Rom abgehen könne. Endlich um 23 Uhr rief Corbyn an. Er hatte sich zum Vorregistern Office, das er über den Entwurf der französischen Antwort unterrichtet hatte, begeben. Er hatte die Dringlichkeit der Angelegenheit betont. Die britische Regierung aber war entschlossen, ihre Antwort an Rom erst im Laufe des nächsten Morgens abgehen zu lassen. Sie wollte uns die Einzelheiten bekannt geben, um sich mit uns zu verständigen. Corbyn setzte hinzu, dass der Staatssekretär des Auswärtigen das Vorregistern Office schon verlassen habe und jeder Nachdruck von unserer Seite zweklos sei. Barnett, S 288, 482-31 August 1939 4. Die Vorgänge betreffend die USA und die Sowjetunion. Molotow nahm in einer längeren Rede vor dem obersten Sowjet zu den Verhandlungen der Westmächte mit der Sowjetunion und zur Geschichte des deutsch-russischen Nichtangriffspaktes Stellung. Auszüge SDB Nummer 144, Stern. Der Reichsaußenminister weist die deutsche Botschaft in Washington an, bei der amerikanischen Regierung zum Ausdruck zu bringen, dass die Botschaften Roosevelts vom 24. und 25. August von Hitler durchaus gewürdigt worden seien. Dieser habe seinerseits nichts unversucht gelassen, die deutsch-polnische Frage auf gütlichem Wege zu regeln und habe insbesondere noch in letzter Stunde das Vermittlungsangebot der britischen Regierung angenommen. All diese Versuche seien jedoch infolge der Haltung der polnischen Regierung ergebnislos geblieben. ADAP 7S 393, Stern. Der Sonderberater des Präsidenten Roosevelt, Harry Hopkins, schrieb in einem Brief an diesen: Es tat mir so wohl, gestern Abend mit Ihnen zu sprechen. Sie sprachen so zuversichtlich und ermutigend, obgleich die Welt um uns ins Taumeln geraten zu sein scheint. Ihr Brief an Hitler war, meine ich, großartig, und ich glaube bestimmt, dass er auf die gegenwärtigen Verzögerungen Einfluss gehabt hat. Was ich mehr als andere befürchte, das ist die Gefahr eines zweiten Münchens, das für die Demokratien, wie ich glaube, verhängnisvoll werden dürfte. Sherwood, S 81, 5. Geschehnisse an unbekannten Tagen des August 1939. Frühestens am 1.8.1939 kann der polnische Unterleutnant Josef PRZYBYK die Feldpostkarte erhalten haben, die ihm am 31.7.1939 von Hohensalza aus über die Feldpost Nummer 74 zugeschickt wurde. Dr. Adolf Heifeld schrieb dazu am 18.04.1953 in der Hannoverschen Allgemeinen, N. Auf der Vorderseite sehen wir die Karte Polens in dem Umfang, den es 1939 hatte, aber westlich bis zur Linie Stettin, Berlin und Dresden und südwestlich um die ganze Tschechoslowakei erweitert. Unterschrift in Polnisch, Englisch und Französisch, die historischen Westgrenzen Polens Stern. Auf dem Kopf der Vorderseite findet sich so unzweideutig wie beziehungsreich ein Spruch des Dichters Adam Mickiewicz: Jeder von euch birgt in der Seele einen Kern von künftigen Rechten. 484-31 August 1939 und ein Maß von künftigen Grenzen. Auf dem Rücken ist als Adressat vermerkt: Verbindungskompanie Feldpost Nummer 74 Unterleutnant Josef PRZYBYK. Man kann nicht sagen, dass es sich um die Verirrung eines rabiaten Chauvinisten handelt, denn die Karte wurde, wie sie selbst verrät, von der Vereinigung der Volksbibliotheken, einem öffentlichen Institut, verlegt. Die offiziöse Werbung Polens bei den polnischen Soldaten war demnach in jenen Wochen, als die Welt um Krieg und Frieden bangte, auf die Schaffung eines polnischen Imperiums gerichtet, das nach Westen bis zum Stadtrand von Berlin und südlich bis zum Mittellauf der Donau reichte. Auf den Einwand, das Verhältnis zwischen Polen und dem Reich sei damals sehr gespannt gewesen, möchte der Verfasser dieser Zeilen aus persönlicher Erinnerung erwidern, der Erinnerung an einen Abend in der Wohnung des Herrn Lipski, der die Weich-Sel-Republik in Deutschland diplomatisch zu vertreten hatte. Es war 1937, in der Blütezeit der deutsch-polnischen, unter Hitler und Pilsudski eingeleiteten Versöhnung. Nur ein Dutzend polnischer und deutscher Gäste war eingeladen, die in kleinen Gruppen mit den Herren der Gesandtschaft Platz genommen hatten. Jener Tisch, an dem ich selber saß, enthielt auf seiner Platte eine Karte Polens, mit den Grenzen an die Oder und die Donau vorgeschoben. Unser Taktgefühl gebot uns, von der peinlichen Entdeckung keinerlei Notiz zu nehmen. Immerhin erschien uns eine Freundschaft, die den deutschen Gästen diesen Zukunftsraum vom Großreich Polen präsentierte, reichlich problematisch. So bezeugt die Ansichtskarte, die hier abgebildet ist, das ewig unbefriedigte und maßlos übersteigerte am polnischen Gedanken. Allerdings ist es der Datumsstempel, der ihr ein historisches Gewicht verleiht. Man denke, Inno Wroclaw, Hohensalza, 31.7.39 auf den Tag genau 4 Wochen vor der Schicksalsnacht des Kriegsausbruchs und 16 Wochen nach der Garantie Britanniens an Polen, Stern wie naiv die Polen ihr Verhältnis zu den Russen beurteilten, beweist folgende Schilderung, die Frau Christine Hotchkiss in ihrem in Amerika her ausgekommenen Buche Home to Poland gibt. Sie ist die Tochter des bekannten polnischen Rittergutsbesitzers und Politikers von Opeln Bronikowski, der auf seinem Gut in der Nähe von Kalisz ein Gestüt unterhielt, Home to Poland, S158, wiedergegeben in das Beste aus Reader's Digest vom August 1958, die Leute aus dem Dorf kamen, sich Rat zu holen. Das bedeutete für ihn eine schwere Verantwortung, denn mein Vater teilte den allgemeinen herrschenden Optimismus keineswegs. Er war eben aus dem Ausland zurückgekommen und wusste, dass weder England noch Frankreich Polen helfen konnten. Er wusste auch, dass die hunderte von Kilometern lange polnische Grenze dem Angriff offen stand und dass das herrliche Herbstwetter für Hitlers Panzer direkt ideal wäre. Aber 485-31 August 1939 selbst Vater konnte den ganzen Umfang des Unheils nicht voraussehen. Es hatte viele Anzeichen gegeben, dass ein Krieg nahe bevorstand. Erst wenige Wochen zuvor waren polnische Offiziere bei Vater gewesen und hatten ihn aufgefordert, die Pferde seines Gestimmungsmütes ein wichtiges Reservoir für Emonten an die Ostgrenze zu bringen, wo sie von den Deutschen sicher sein würden. Das geschah auch, und die Russen nahmen später, als sie in Polen einmarschierten, die Pferde in Besitz. Stern-Professor Dr. Friedrich Krim berichtet, dass der Sohn seines französischen Kollegen Marcel Ribadieri, der auch mit den Herren der französischen Botschaft verkehrte, eines Morgens triumphierend zu ihm gesagt habe, so, nun haben wir euch soweit. Die englische Politik hat Hitler in eine Lage manövriert, dass er, wenn er sein Ziel mit Polen erreichen will, zu einem Gewaltstreich gezwungen sein wird. Es gibt für ihn kein Zurück mehr, sondern nur noch eine Alternative, einen ungeheuren Prestigeverlust, den er sich nicht leisten kann, oder den Krieg. Friedrich Krim, S187, Stern. Der polnische Botschafter in London, Graf Rakczynski, schildert die vielfachen Bemühungen, die englische Politiker Ende August unternahmen, um Polen bei der Stange zu halten. Churchill telefonierte täglich, und gleichermaßen tat es Lord Lloyd an diesem Abend, 30.08.1939. Mr. Harcourt Johnstone, der die liberale Partei repräsentierte, kam, mich zu sehen. Alle Leute drückten ihre Sorge darüber aus, dass die Polen schwach werden und der Gewalt nachgeben könnten. Ich drängte sie meinerseits, ihre seltsamen und manchmal nicht richtig einzuschätzenden Landsleute auf die richtige Linie zu bringen. Neben Dalton und Harcourt Johnstone erhielt ich tägliche Telefonanrufe von Churchill, Brecon, Sandys und anderen, in denen die gleichen Befürchtungen wiederkehrten, würde der Premierminister sein Wort uns gegenüber halten und würden wir unsererseits als der Eckstein der britischen Friedensfront auf dem Kontinent festbleiben. Diese Haltung wurde durch teils signierte, teils anonyme Briefe ergänzt, die Tag für Tag hereinströmten. In den früheren Stadien der Krise gaben sie den Rat, Danzig flach zu bomben, oder den Nazi-Parteitag in Tannenberg aus Hitler und seine Freunde mit einer wohlgezielten Bombe zu für uns zu nutzen, um nichten, E. Rakczynski, in Allied London, S20FF zitiert nach Valendi, S265, der Überfall auf den Sender Gleiwitz im Deutschen Weißbuch ist folgende Meldung des Polizeipräsidenten von Gleiwitz aufgeführt, 486-31 August 1939 gegen 20 Uhr wurde der Sender Gleiwitz durch einen Trupp polnischer Aufständischer überfallen und vorübergehend besetzt. Die Aufständischen wurden durch deutsche Grenzpolizeibeamte vertrieben. Bei der Abwehr wurde ein Aufständischer tödlich verletzt, DWB 2 Nummer 470, das war eine Meldung, wie sie zu jener Zeit täglich von den Behörden der östlichen Grenzgebiete erstattet wurden. Die deutsche Presse befasste sich am 1.9. etwas ausführlicher mit dem Fall, jedoch schlief die Berichterstattung darüber schon wenige Tage darauf ein. Hitler selbst erwähnt diesen Vorfall mit keiner Silbe, als er in seiner Rede vom 1. September das deutsche Vorgehen gegen Polen begründete. 1.9. auf, es ist interessant festzustellen, wer behauptete, dass sich Hitler am den Überfall berufen habe, Erich Kort in Wahn und Wirklichkeit, Hans, Werner Boimelburg in Jahre ohne Gnade, Hans Fritsche in Es sprach Frank in Im Angesicht des Galgens, Herfeld in Schwarze Kapelle, Walter Schellenberg in Memoiren. Danach kann also keineswegs die im Nürnberger Prozess erstmals aufgestellte und später von den Hofhistorikern bereitwillig übernommene Behauptungstimmen, dieser Überfall sei von deutscher Seite inszeniert und von den Zeugen Nautschaks zusammen mit 5-6 Komplizen aus den Reihen der SS ausgeführt worden, um den Deutschen einen propagandistischen Anlass zum Angriff gegen Polen zu geben. Diese These blieb im Wesentlichen unbestritten, bis sich in der Zeitschrift Nation Europa, Mai und November 1961, zwei Aufsätze in ablehnender Weise mit ihr befassten. Deren Verfasser konnten zwar den eigentlichen Vorfall auch nicht klären, jedoch zahlreiche beachtliche Argumente vortragen, dass es sich um keine Angelegenheit handeln kann, die im amtlichen Auftrag inszeniert wurde, um einen angeblichen propagandistischen Anlass für den Krieg gegen Polen zu schaffen. Siehe auch eine 564, ebenso wenig geklärt hat ihn der Assistent für Geschichte, Jürgen Runzheimer in seiner Arbeit Der Überfall auf den Gleiwitzer Sender, der im Vierteljahresheft für Zeitgeschichte 4/62 veröffentlicht wurde. Er kommt natürlich zu dem in dieser Zeitschrift gar nicht anders möglichen Schluss, dass Naujoks und seine Komplizen den von Hitler den Generalen angekündigten propagandistischen Anlass zum Kriege geliefert habe. Dies wagt er zu behaupten, obwohl seine Arbeit zahlreiche Mängel und Fehler aufweist und er eingangs selbst erklärt, dabei ist der Tatbestand noch nicht geklärt, und schon ein flüchtiges Studium der bisherigen Quellen zeigt, dass diese nicht annähernd ausreichen, um rekonstruieren den Vorgang schlüssig zu Obhokans Darstellung, S761, der Überfall sei von polnischem Personal der polnischen Bank Ludowi in Gleiwitz durchgeführt worden, zutrifft, konnte nicht nachgeprüft werden. 487-31 August 1939 für den durchaus möglichen Fall, dass auch diese Affäre ihren Tobias findet, möchte ich ihm folgende Hinweise geben, als Naujoks am 20.11.1945 seine Aussage machte, vergaß er natürlich zu berichten, was am 25. August in Gleiwitz geschah, als der erste Angriffsbefehl erteilt und zurückgezogen wurde. Das fiel dem Wissenschaftler Runzheimer auf und es musste daher für diesen Umstand eine plausible Erklärung gefunden werden. Wie sich Naujoks zu erinnern glaubt, so schreibt Runzheimer, S425 Anmerkung 77, ordnete Hedrich einen Bereitschaftsalarm an, aufgrund dessen Naujoks das Hotel nicht verlassen dürfte und seine Leute beisammen halten musste. Eine frühzeitige Durchgabe des Stichwortes ist augenscheinlich deswegen und wegen der starken Sicherung des Senders nicht erfolgt. Nun ist diese Erklärung selbst für den Fall, dass der erste Angriffsbefehl gegeben worden wäre, unlogisch und angesichts der Tatsache, dass am 25. August gar kein Angriffsbefehl gegeben wurde, direkt unglaubhaft. Da es auch als auffallend bezeichnet werden muss, dass die Polen 1939 weder in der Presse noch im polnischen Weißbuch auf den Vorfall eingingen, halte ich die Vermutung nicht für unmöglich, dass die Aufmachung der Angelegenheit im Jahre 1946 als deutsches Verbrechen auf die gleiche Quelle zurückzuführen ist, die verantwortlich war für die zahlreichen fabrizierten Schriftstücke über angebliche Gräueltaten deutscher Truppen in Polen. DB Nummer 145, das Mitternachtsgespräch vom 30/31 August 1939 um die Frage, ob Reichsaußenminister V. Ribbentrop recht handelte oder nicht, als er in der mitternächtlichen Unterredung vom 30. zum 31. August dem britischen Botschafter Henderson die deutschen 16-Punkte-Vorschläge nur vorlas und nicht aushändigte, ist seit dieser Unterredung ein erbitterter Meinungsstreit entstanden, bei dem natürlich mit unwahren Behauptungen nicht gespart wurde. In ihrer Not vom 29. August an die britische Regierung hatte die deutsche Regierung am Schluss erklärt, die deutsche Reichsregierung ist unter diesen Umständen daher damit einverstanden, die vorgeschlagene Vermittlung der königlich-britischen Regierung zur Entsendung eines mit allen Vollmachten versehenen polnischen Persönlichkeit anzunehmen. Sie rechnet mit dem Eintreffen dieser Persönlichkeit für Mittwoch, den 30. August 1939. Die Reichsregierung wird die Vorschläge einer für sie akzeptablen Lösung sofort zur Ankunft des polnischen Unterhändlers ausarbeiten und diese, wenn möglich, bis auch der britischen Regierung zur Verfügung stellen. Hiernach kann kein Zweifel bestehen, dass die deutschen Vorschläge in Anbetracht der angeblichen polnischen Verhandlungsbereitschaft zu DB Nummer 123, allererst für den zu R488-31 August 1939 wartenden polnischen Bevollmächtigten bereitgehalten werden mussten und zumindest das Eintreffen eines solchen zu einem bestimmten Termin angekündigt sein musste, bevor die britische Regierung Anspruch darauf erheben konnte, dass sie auch wenn möglich ihr zur Verfügung gestellt werden. Im Hinblick darauf, dass Polen und Deutschland direkt miteinander verhandeln sollten, machten es schon die polnischen Souveränitätsansprüche, die ja von den Briten bewusst genährt wurden, erforderlich, dass die Briten die Vorschläge nicht zu früh, keinesfalls vor den Polen, erhielten. Das dürfte auch deswegen nicht sein, da sonst die Gefahr bestand, dass die Briten entweder propagandistischen Unfug damit trieben oder die Vorschläge von vornherein durch irgendwelche Machenschaften torpedierten. IMTXS 311, Ribbentrop sagte dazu in Nürnberg aus, ich möchte hier nochmals unter meinem Eid aussagen, dass der Führer mir ausdrücklich verboten hatte, diese Vorschläge aus der Hand zu geben. Er hatte mir vielmehr gesagt, ich dürfte dieselben ausschließlich der Substanz nach, wenn ich es für richtig hielt, dem britischen Botschafter mitteilen. Ich habe etwas mehr getan, indem ich die gesamten Vorschläge, von Anfang bis zu Ende, dem britischen Botschafter vorgelesen habe. Ich hatte dies auch deshalb getan, weil ich irgendwie doch noch hoffte, dass die englische Regierung ihren Einfluss in Warschau geltend machen und noch zu irgendeiner Lösung beitragen wollte. Ich muss aber hier auch offen aussagen, dass ich aus dem Gespräch mit dem britischen Botschafter am 30. August den Eindruck gewann, sowohl aus seiner ganzen Einstellung, die ja zum gewissen Grade auch der Gesandte Schmidt gestern geschildert hat, als auch aus der Substanz der Mitteilung der britischen Regierung, dass England in diesem Augenblick nicht bereit war, wirklich der Situation gerecht zu werden und, sagen wir mal, das Äußerste zu tun, um diese Situation zu einer friedlichen Lösung kommen zu lassen. Das ist der klare Sachverhalt, und alle Behauptungen, Ribbentrop habe absichtlich die Vorschläge nicht ausgehändigt bzw. zu rasch vorgelesen, um den Abschluss von Verhandlungen mit den Polen zu sabotieren, sind genauso unzutreffend wie die zugunsten Ribbentrops vorgebrachten. Er habe die Vorschläge nicht aushändigen können, weil er nur das Entwurfsexemplar Hitlers zur Hand gehabt habe, an dem dieser noch einige letzte Änderungen habe vornehmen wollen. Die Vorschläge waren seit dem Vormittag des 30. August fertig und mussten fertig sein, wenn man sie dem erwarteten polnischen Unterhändler übergeben wollte. Nach Dokument Nummer 458 BD 7 der Akten des Auswärtigen Amtes wurden die Vorschläge im Aufträge des Reichsaußenministers vom Gesandten Schmidt schon um 21.15 Uhr des 30. August bzw. 0.40 Uhr des 31. August der deutschen Botschaft in London in zwei Teilen telegrafisch übermittelt, mussten also schon vor der Unterredung Hendüssans mit Ribbentrop fertig gewesen sein. Auch die Behauptungen Hockans sind unzutreffend und irreführend. Ribbentrop war von Hitler angewiesen worden, Henderson die Vorschläge auszuhändigen, wenn die Briten irgendeinen Hinweis gäben, dass die Polen verhandeln würden, doch war dies nicht geschehen, 738, und Göring 489-31 August 1939 war über den Ausgang dieses Gespräches tief erschrocken und erhielt von Hitler sofort die Genehmigung, Henderson den vollen Text der Vorschläge zu übermitteln, Hockan es 739-739, aus der Schilderung von Dalerus geht genau hervor, dass Göring auf eigene Faust Henderson den vollen Text der Vorschläge zukommen ließ. Als Henderson in der Unterredung Ribbentrop um den Text dieser Vorschläge bat, entsprechend der Zusage in der gestrigen deutschen Antwort, Hendüssans Wortlaut, war ihm offenbar gar nicht klar gewesen, dass er kurz zuvor dieser Zusage die Grundlage damit entzogen hatte, dass er sagte, die britische Regierung sei nicht in der Lage, der polnischen Regierung zu empfehlen, auf dieses Verhandlungsverfahren einzugehen, nämlich mit Polen in direkte Fühlung zu treten, wenn die polnische Regierung sofort einen bevollmächtigten Vertreter entsenden würde d.V. Sie schlage daher der deutschen Regierung vor, auf normalem diplomatischem Wege, das heißt durch Überreichung ihrer Vorschläge an den polnischen Botschafter, die Dinge ins Rollen zu bringen, um den polnischen Botschafter in die Lage zu versetzen, im Einvernehmen mit seiner Regierung die Vorbereitungen für direkte deutsch-polnische Verhandlungen zu treffen. Es muss darauf hingewiesen werden, dass dem Schlusssatz der deutschen Zusage in der Not vom 29. August ein völlig falscher Sinn unterschoben wurde, indem man ihr folgenden Wortlaut gab: Die Reichsregierung wird die Vorschläge einer für sie akzeptablen Lösung sofort ausarbeiten und diese, wenn möglich, vor der Ankunft des polnischen Unterhändlers der britischen Regierung zur Verfügung stellen. Man hatte das Wort bis durch vor ersetzt und das Wort auch wegfallen lassen. Das Dokument ist in der falschen Fassung im britischen Blaubuch, BB Nummer 78, enthalten, obwohl die britische Regierung das deutsche Original im Besitz hatte. Es konnte nicht festgestellt werden, ob dieser Fehler auf Henderson zurückzuführen ist, da seine mit dem deutschen Original übersandte englische Übersetzung nicht in die Sammlung der englischen Dokumente übernommen wurde. DBFP 7 Nummer 498 und 502, wie schamlos die Engländer die falsche Fassung propagandistisch gegen Deutschland auswerteten, beweist folgende Stelle in Chamberlains Rede vom 1.9. im DB Nummer 133b, DB Nummer 123, Unterhaus, am Dienstag, den 29. August, sagte die deutsche Regierung in Beantwortung einer von uns übersandten Not unter anderem, dass sie unverzüglich Vorschläge für eine für sie selbst annehmbare Lösung ausarbeiten würde, und dass sie, wenn möglich, diese vor der Ankunft des polnischen Unterhändlers der britischen Regierung Rang zur Verfügung stellen werde. Stern. Eine Untersuchung des Weißbuches wird ihnen zeigen, dass die deutsche Regie erklärt hatte, sie zähle auf das Eintreffen eines polnischen Bevollmächtigten in Berlin am 30., das heißt am folgenden Tag. Inzwischen haben wir natürlich auf diese Vorschläge gewartet. Am nächsten Abend, als unser Botschafter bei Herrn von Ribb. 490. Bentrop, dem Reichsaußenminister, vorsprach, legte er diesem dringend nahe, er solle, wenn diese Vorschläge bereit seien, denn wir hatten nicht mehr davon gehört, den polnischen Botschafter rufen lassen und ihm die Vorschläge zur Weiterleitung an seine Regierung aushändigen. Der Eifer, mit dem Chamberlain dem englischen Volk und der Weltöffentlichkeit diese Geschichtsfälschungen vorsetzte, wird verständlich, wenn man vernimmt, was Lord Halifax in seinen Memoiren freimütig bekennt: In diesen letzten Wochen und Tagen, vor dem Kriegsausbruch, habe er nur eine Sorge gehabt, dass Hitler einen vernünftigen, raisonable, Vorschlag machen könne, der die englische Regierung entweder Polen oder der Welt und dem eigenen Volk gegenüber in ein schlechtes Licht setzen könne und womöglich zurück zur Münchner Politik zwinge. Aus Lord Halifax, Fullness of Days, in DWZ vom 12.06.1964 von Walter Hommel. BBB Nummer 105, Stern. Über die entscheidenden Geschehnisse der letzten Augusttage machte der Reichsaußenminister folgende Aussagen: Sir David Maxwell F. Y. F. E., weiterhin haben Sie uns erklärt, dass Ihr Grund dafür, Sir Neville am 30. kein Exemplar der Bedingungen zu überreichen, vor allem der war, dass Hitler Ihnen die Anweisung gegeben hatte, keines auszuhändigen. Der seinerzeit von Ihnen angeführte Grund war, dass der polnische Bevollmächtigte noch nicht eingetroffen sei und die Überreichung eines Exemplars der Bedingungen daher nichts nütze. Ist das nicht nur richtig? IMTXS 415 FF. Von RIBBINTR OB, das ist richtig. Sir David Maxwell F. Y. F. E., diese Bedingungen nun, die von Ihnen vorgelesen wurden, waren am 29. noch nicht fertig. Denn in Ihrer Mitteilung, mit welcher Sie einen Bevollmächtigten anfordern, erklärten Sie, dass Sie, wenn er am 30. käme, die Bedingungen bis zu jenem Zeitpunkt fertig hätten. Ich darf daher wohl annehmen, dass diese Bedingungen von Hitler mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes zwischen dem 29. und 30. aufgestellt worden sind. Von RIBBINTR OB, er hat sie persönlich diktiert. Ich glaube, es waren 16 Punkte, wenn ich mich recht entsinne. Sir David Maxwell F. Y. F. E., ja, hatten Sie wirklich erwartet, dass die Polen angesichts der Behandlung, die Schuschniki, Tissö und Hacha erfahren hatten, bereit gewesen wären, eine Fliege in das Netz der Spinne zu schicken? Von RIBBINTR OB, wir haben ganz bestimmt damit gerechnet und darauf gehofft. Ich glaube, dass ein Wink der britischen Regierung genügt hätte, um diesen Abgesandten nach Berlin zu bringen. Sir David Maxwell F. Y. F. E., Sie hofften, die Polen in folgende schwierige Lage zu versetzen: entweder würden diese Bedingungen, wie Hitler sich ausdrückte, einen propagandistischen Anlass für den Krieg abgeben, oder sie würden 491-31 August 1939 in der Lage sein, durch die Ausübung eines Druckes auf den polnischen Bevollmächtigten genauso zu verfahren wie damals mit Schuschniki, Tissö und Hacha, und dadurch die Polen zum Nachgeben zu veranlassen. Waren das nicht Ihre Gedankengänge? Von RIBBINTR OB, nein, die Situation war anders. Ich muss sagen, dass am 29. der Führer dem englischen Botschafter sagte, er würde diese Bedingungen bzw. diese Vertragsvereinbarungen aufsetzen und würde sie bis zum Eintreffen eines polnischen Unterhändlers auch der britischen Regierung zur Verfügung stellen, oder er hoffe, dass dies möglich sei, so war, glaube ich, sein Ausdruck. Sir Neville Henderson nahm das entgegen und ich muss noch einmal erwähnen, dass der Führer, nachdem diese britische Antwort am 2. gekommen war, wiederum, trotz der unerhört gespannten Lage zwischen Deutschland und Polen, auf diesen Verhandlungsmodus eingegangen war. Das Entscheidende ist also Folgendes: in diesen kritischen Tagen des 30. und 31., der Führer hatte diese Bedingungen ausgearbeitet, England wusste, dass die Möglichkeit bestand, zu einer Lösung zu kommen. Im Laufe des gesamten 30. August haben wir von England nichts gehört, jedenfalls nichts Definitives. Erst, glaube ich, um 12 Uhr nachts meldete sich dann der britische Botschafter zu dieser Unterredung. Inzwischen, muss ich sagen, es war um 7 Uhr abends, waren Nachrichten von der polnischen Generalmobilmachung gekommen, die den Führer außerordentlich erregt hatten. Die Situation war dadurch außerordentlich weiter verschärft worden. Ich entsinne mich genau der Situation in der Reichs-KNZ-Lei, in der damals fast stündlich Nachrichten einliefen über Zwischenfälle, Flüchtlingsströme und so weiter. Es war also eine unerhört mit Elektrizität gespannte Situation. Der Führer wartete nun den ganzen 30. Es kam keine definitive Nachricht. Am 30. um Mitternacht hat dann diese Unterredung stattgefunden. Es wurde bereits hier von mir geschildert und auch von einem Zeugen, dem Dolmetscher Schmidt, ist es gesagt worden, wie diese Unterredung sich abgespielt hat. Ich habe damals mehr getan, als ich tun dürfte, und Sir Neville Henderson den gesamten Inhalt verlesen. Ich hatte die Hoffnung, dass England sich vielleicht dann doch noch irgendwie rühren würde. Der Führer hatte Sir Neville Henderson gesagt, dass ein polnischer Unterhändler völlig gleichberechtigt behandelt werden würde. Es gab daher die Möglichkeit, dass man sich irgendwo am dritten Ort traf, oder dass einer nach Berlin kam, oder dass der polnische Botschafter Lipski beauftragt wurde. Das waren die Möglichkeiten. Ja, ich möchte nur die weitergehen. Es war eigentlich nur notwendig, im Laufe des 30. oder 31., bis spät nachts oder bis morgens, bis zum Augenblick des Vormarsches, dass zumindest der polnische Botschafter Lipski wenigstens die Berechtigung erhielt, überhaupt einmal den deutschen Vorschlag entgegenzunehmen. Wäre dieses erfolgt, wären die diplomatischen Verhandlungen auf alle Fälle im Gang gewesen, und damit die Krise, zunächst jedenfalls, beseitigt gewesen. Ich glaube auch, ich habe das schon zum Ausdruck gebracht, dass gar nichts dagegen einzuwenden gewesen wäre. Ich glaube, der Führer hätte es begrüßt, wenn der britische Botschafter sich dabei mit eingeschaltet hätte. Die Verhandlungsgrundlagen, das habe ich auch schon hier ausgeführt, waren von Sir Neville Henderson 492-31 August 1939 im persönlich als vernünftig bezeichnet worden. Also ein Wink der britischen Regierung laufe des 30. oder 31. und die Verhandlungen auf der Basis dieser vernünftigen, von England selbst als vernünftig bezeichneten Vorschläge des Führers, wären im Gang gewesen. Es wäre nicht zu irgendeiner Situation gekommen, die etwa für die Polen besonders bedrückend gewesen wäre, sondern ich glaube, dass auf der Basis dieser vernünftigen Vorschläge, die sich durchaus an die Völkerbundssatzungen hielten und die die Abstimmung in diesen Korridorgebieten vorsahen, eine Lösung möglich gewesen wäre, die für Polen durchaus akzeptabel gewesen wäre. Englands große Schweigepause am 31. August erhielt die britische Regierung folgende Berichte und Telegramme, aus denen sich die Dringlichkeit der Lage und die Notwendigkeit des umgehenden Beginns deutsch-polnischer Verhandlungen mit aller Deutlichkeit ergab. Um 2:45 den ersten Bericht Henderson's über seine Unterredung mit Ribbentrop. Um 8:00 den Bericht Kennards über seine Unterredung mit Beck. Um 9:05 die telefonische Mitteilung Henderson's, dass Deutschland den Krieg erklären werde, wenn in den nächsten 2-3 Stunden nichts geschehe. Um 9:30 den zweiten Bericht Henderson's über seine Unterredung mit Ribbentrop. Um 9:35 den Bericht Henderson's über seine Unterredung mit Botschafter Lipski. Um 10:30 das Telegramm Henderson's über seine Unterhaltungen mit Attulico und V. Hasseil. Um 11:30 Henderson's Ergänzung zu seinen Berichten. Um 11:35 die Mitteilung Henderson's, dass die polnische Regierung Verfahrensfragen aufwirft. Um 12:30 die Mitteilung Henderson's, dass Forbes mit Dalierus zu Lipski geht. Um 12:30 den Telefonanruf von Dalierus nach London. Um 13:50 den Bericht Henderson's über das Gespräch Forbes-Dalierus mit Botschafter Lipski. Um 15:20 das Telegramm Kennards, in dem er sich erkündigt, ob Lipski ein Dokument annehmen soll. Um 19:15 den Bericht Kennards über seine Unterredung mit Außenminister Beck. Dazu kamen alle Nachrichten gleichbedeutenden Inhalts, die in diesem Zeitraum römischen und französischen Quellen zur Kenntnis der britischen Regierung gelangten. Wir wollen nun untersuchen, was hierauf die britische Regierung offiziell Verhandlungen mit der NAM, um die polnische Regierung zur Aufnahme deutschen Regierung zu bestimmen. Unter von 493/31 August 1939 um 12:00 um 13:45 schickte sie ein Telegramm an Botschafter Kennard mit dem Auftrag, der polnischen Regierung vorzuschlagen, dass sie der deutschen Regierung mitteilte, dass sie die Annahme des Prinzips der direkten Besprechung bestätige. Den Auftrag an Kennard, er solle der polnischen Regierung raten, Botschafter Lipski Weisung zu geben, der deutschen Regierung mitzuteilen, dass er bereit sei, eventuell deutsche Vorschläge nach Warschau zu übermitteln. Um 0:50 am 1.9. das Telegramm an Kennard, dass die polnische Regierung ein etwaiges Dokument von deutscher Seite annehmen solle. Hierauf teilte Kennard am 1.9. um 19:43 London am 2.9. um 2 Uhr, mit, dass das Telegramm um 4 Uhr entziffert worden sei, dass er aber nichts unternommen habe, weil Lipski mit Ribbentrop schon um 18:30 gesprochen habe und inzwischen der deutsche Einmarsch erfolgt sei. Die britische Regierung hat also an diesem kritischen Tage, an dem sie von allen Seiten durch zahlreiche Mitteilungen auf die drängende Gefahr kriegerischer Verwicklungen und absolute Notwendigkeit hingewiesen wurde, dass deutsch-polnische Verhandlungen raschestens beginnen müssten, praktisch nichts getan, als ihrem Botschafter in Warschau in den 2 kurzen Telegrammen, um 12:00, um 13:45, recht lendenlahme Anweisungen zu geben, von denen noch nicht einmal feststeht, ob er sie überhaupt ausgeführt hat. In der Zeit von 13:45 bis 0:50, 1.9., also 11 Stunden lang hat die britische Regierung geschwiegen. Um diese optisch so außerordentlich lange Schweigepause zu verkürzen, hat sie die Eingangszeit von Kennards Bericht über seine Unterredung mit Außenminister Beck am Mittag des 31. August um einige Stunden später verlegt auf angeblich 19:15, BBB Nummer 96, und auf angeblich 18:15 in ihrer Dokumentensammlung, DBFP 7 Nummer 608, obwohl die Unterredung schon um die Mittagszeit stattgefunden haben muss, wie aus dem Inhalt des Berichts zu entnehmen ist. Beck führte ja vor 12:40 das aus, was er in der Unterredung Kennard angekündigt hatte. Deshalb heißt es im PWB Nummer 108 ganz richtig, dass die Übergabe der polnischen Antwort an Kennard mittags erfolgt sei. Diese Angabe findet eine Bestätigung in dem Bericht des französischen Botschafters Noël Anbarnit, FGB Nummer 307, der bereits 13:05 in Paris eintraf, dass ihm Beck telefoniert habe, dass er der britischen Regierung zustimmende Antwort erteilt hätte. Kennards 2 Telegramme mit dem Bericht über seine Unterredung mit Beck und die offizielle polnische Antwort müssen also lange vor 18:15 in London angekommen sein. Der von Lord Halifax um 17:35 an Kennard erteilte Auftrag, Beck vom Inhalt des Berliner Telegramms DBFP 7 Nummer 546 vom 30.8. es zu unterrichten erfolgte absichtlich, um Polens Haltung noch mehr zu versteifen, obwohl er wusste, dass dessen Inhalt zwei nur äußerst verworrene, Strauch S 296, genau 494/31 August 1939 Bekundungen eines Deutschen über angebliche krisenhafte Vorgänge bei der deutschen Wehrmacht enthielt. Die große Schweigepause von über 11 Stunden beweist eindeutig, dass England Polen nicht zu Verhandlungen mit Deutschland drängen wollte, denn Lord Halifax wusste am Mittag des 31. August genau, dass der Zeitpunkt gekommen war, wo Hitler einsehen musste, dass weder England noch Polen die friedliche Lösung wollten und ihm daher die gewaltsame Lösung von den säumigen Schuldnern aufgezwungen war. Alpions Nägel auf der Straße zum friedlichen Ausgleich, als die britische Regierung in ihrer Antwort vom 28. August schrieb, nach Ansicht des MR folgt hieraus, dass als nächster Schritt direkte Verhandlungen zwischen der deutschen und polnischen Regierung eingeleitet werden sollten, auf einer Grundlage, die die oben erwähnten Grundsätze einschließen würde, rechnete sie nicht damit, dass die deutsche Regierung so schnell und so positiv darauf reagieren würde. Um für den erwarteten Fall der deutschen Ablehnung Deutschland in der Weltöffentlichkeit in ein recht ungünstiges Licht setzen zu können, behauptete sie im nächsten Satz wahrheitswidrig, SMR hat bereits eine definitive Zusicherung von der polnischen Regierung erhalten, dass diese bereit ist, auf dieser Grundlage auf Besprechungen einzutreten, und SMR hofft, dass die deutsche Regierung ihrerseits ebenfalls bereit sein würde, einem solchen Verfahren zuzustimmen. Die britische Regierung war daher mehr als überrascht, dass die deutsche Regierung schon am nächsten Tag antwortete, trotz ihrer skeptischen Beurteilung der Aussichten solcher direkter Besprechungen will sie dennoch den englischen Vorschlag akzeptieren und in diese eintreten. Die deutsche Regierung ist unter diesen Umständen daher damit einverstanden, die vorgeschlagene Vermittlung der britischen Regierung zur Entsendung eines mit allen Vollmachten versehenen polnischen Emissärs nach Berlin anzunehmen. Sie rechnet mit dem Eintreffen dieses Abgeordneten für Mittwoch, den 30. August 1939. Die positive Haltung der deutschen Regierung war umso unerwarteter, als Hitler noch vor Erteilung seiner Antwort von den neuen polnischen Mobilmachungsbefehlen und weiteren Ausschreitungen gegen die Volksdeutschen erfahren hatte. Lord Halifax musste daher radikal umschalten. Zunächst ließ er Außenminister Beck, der begierig darauf wartete, etwas von Hitlers Antwort zu erfahren, überhaupt nichts davon mitteilen, dass die deutsche Regierung einen polnischen Bevollmächtigten am 30. August erwarte. Beck, der von Hitlers Antwort inzwischen durch Lipski Kenntnis erhalten hatte, Botschafter Henderson hatte sie ihm vorgelesen, verstand den Sinn des offiziellen britischen Schweigens sehr wohl. Am 30. August um 18.50 Uhr wird Botschafter Henderson angewiesen, er solle der deutschen Regierung zumuten, Warschau auf dem Wege über die polnische Boot 495-31 August 1939 schafft zunächst einmal zu Anregungen betrifft die Führung von Verhandlungen einzuladen. In der Not, die Henderson beim Mitternachtsgespräch überreicht, sagt die britische Regierung, die Art der Fühlungnahme und die Vorbereitungen für einen Meinungsaustausch müssen offensichtlich in aller Eile zwischen der deutschen und der polnischen Regierung vereinbart werden. Die Regierung seiner Majestät ist jedoch der Ansicht, dass es untunlich wäre, diese Fühlungnahme schon heute herzustellen, also über den eigentlichen Streit soll noch gar nicht verhandelt werden. Im Telegramm vom 30. August erhält Botschafter Kennard den Auftrag, den er aber erst 6 Stunden später ausführen darf, Außenminister Beck zu unterrichten, man hoffe, dass die polnische Regierung unter gewissen Bedingungen unverzüglich zu direkten Verhandlungen bereit sei, aber nicht etwa zum Zwecke einer baldigen Bereinigung der Krise, sondern im Hinblick auf die innere Lage in Deutschland und auf die öffentliche Meinung der Welt. Am 31. August mittags wird der polnischen Regierung der Rat gegeben, der deutschen Regierung die polnische Annahme, nicht direkter Verhandlungen, sondern des Prinzips direkter Verhandlungen zu bestätigen. Und noch um 0.50 Uhr am 1. September telegrafiert das Foreign Office nach Warschau, dass es der Notwendigkeit zustimmt, die Einzelheiten der Anordnungen für Verhandlungen noch zu besprechen, b, dass es, wie Warschau, einen Besuch Becks in Berlin für unerwünscht hält, c, dass Fragen betreffs des Verhandlungsortes, der Grundlagen und der teilnehmenden Personen erst noch zwischen der deutschen und der polnischen Regierung besprochen und entschieden werden müssen. Nur eines hofft die britische Regierung ernstlich, nämlich der polnische Botschafter in Berlin möchte ermächtigt werden, ein Dokument entgegenzunehmen und weiterzuleiten. Denn, wie die britische Regierung bemerkt, die Weigerung, Vorschläge entgegenzunehmen, würde zu schwerwiegenden Missverständnissen bei der öffentlichen Meinung draußen führen. Aber auch in den eigentlichen Streitfall selbst gedachte sie sich einzumischen. Am 31. August um 13.45 Uhr rät sie Warschau, polnische Anregungen für baldige Verhandlungen von der Überreichung und Prüfung der deutschen Vorschläge machen. Auch die britische Bereitschaft, in Warschau verabhängig zu Handlungen zu erleichtern, soll plötzlich davon abhängig sein, ob die britische Regierung die von Berlin zugesagte Mitteilung der vorzuschlagenden Verhandlungsbasis auch vernünftig finden würde. Dann wird der polnischen Regierung versichert, dass die Entscheidung über die zukünftige Prozedur, einschließlich nur im Lichte der deutschen Verhandlungsvorhandlungsort und Bedingungen, Kläge und anderer Entwicklungen gefällt werden solle. Für den Fall aber, dass es doch zu Verhandlungen kommen sollte, stellte die britische Regierung das Verlangen auf Festigung des Status quo durch neue Verpflichtung 496-31 August 1939 noch vor Verhandlungsbeginn, beide Parteien sollten die Verpflichtung übernehmen, dass während der Verhandlungen keine aggressiven militärischen Bewegungen stattfinden. Gleichzeitig sollte dem offensichtlich bevorstehenden Anschluss Danzigs durch einen zeitweiligen Modus Vivendi ein Riegel noch in letzter Stunde vorgeschoben werden. Während die britische Regierung am 28. August behauptet hatte, sie habe bereits eine definitive polnische Zusicherung zur Verhandlungsbereitschaft, erklärte Außenminister Beck am Mittag des 31. August dem britischen Botschafter Kennard, dass der Gedankenaustausch nur einer Fühlungnahme dienen solle, auf keinen Fall aber wirklichen Verhandlungen. Botschafter Lipski in Berlin werde nicht ermächtigt werden, deutsche Vorschläge entgegenzunehmen. Nach der geplanten Füllungnahme müssten dann Einzelheiten besprochen werden über den Ort, die Teilnehmer und die Grundlagen etwaiger Verhandlungen. Das waren Englands Beiträge für eine friedliche Lösung. Analyse der deutschen Vorschläge. Zu diesen Vorschlägen führt Rudolf Scharf in der polnische Feldzug England dein Werk, LLF. Aus, die deutsche Regierung ist auch bei diesen Vorschlägen mehr als bescheiden, verlangt sie doch eine Volksabstimmung lediglich in dem Gebiet, das von der Ostsee bis zu der Linie Marienwerder, Graudenz, Calm, Bromberg und dann etwa westlich nach Schönland gereicht. Sie verzichtet also abermals auf weite deutsche Gebiete, die noch bis 1918 zum Staatsverband des Deutschen Reiches gehört haben und die abgesehen von dem völkischen Interesse, schon durch ihre besonderen Erz- und Kohlenreichtümer für Deutschland besonders wünschenswert sind. Die deutsche Regierung macht auch bezüglich der Durchführungsvorschriften spezialisierte Vorschläge, die darin gipfeln, dass alle am 1. Januar 1918 in diesen Gebieten ansässigen und geborenen Deutschen, Polen, Kaschuben abstimmungsberechtigt sein sollen und dass das Gebiet zur Sicherung der Abstimmung wie damals im Saargebiet einer internationalen Kommission unterstellt wird, die aus Vertretern der Großmächte Sowjetunion, England, Frankreich und Italien bestehen soll. Man verzichtet auf die Ernennung eines deutschen Vertreters und spricht sich für eine militärische Evakuierung aus, damit die internationale Kommission auch in der Lage ist, ihre hohe ETS-Rechte tatsächlich auszuüben. Die deutsche Regierung erklärt sich ohne jede Verhandlung bereit, Gedingen, das in den letzten Jahren von der polnischen Regierung als Konkurrenzhafen für Danzig förmlich aus dem Boden gestampft worden ist, als polnisches Hoheitsgebiet anzuerkennen, und überlässt die Festsetzung der Grenze dieser Hafenstadt zum Deutschen Reich einem internationalen Schiedsgericht. Man verlangt auch nicht etwa eine sofortige Maßnahme, sondern erklärt sich mehr als großzügig bereit, zur Durchführung einer gerechten Abstimmung eine Zeitspanne von einem Jahr in Kauf zu nehmen. Während dieser Zeitspanne soll der Verkehr Deutschlands mit Ostpreußen und die Verbindung Polens mit dem Meer durch einen beiderseits vereinbarten Transitverkehr mit den notwendigsten Abgaben aufrechterhalten werden. Ohne den Ausgang der Abstimmung, bei der die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheiden soll, festlegen zu wollen, sollen sich die beiden Parteien im nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit ohne Rücksicht auf den Ausgang des Vorausplebiszits eine 1 Kilometer breite, exterritoriale Zone garantieren, die den uneingeschränkten Verkehr nach Ostpreußen bzw. Gedingen sicherstellen soll. Darüber hinaus erklärt sich die Reichsregierung zu einem Bevölkerungsaustausch bereit und schlägt, um jedes Gefühl der Bedrohung auf beiden Seiten auszuschalten, die Entmilitarisierung Danzigs, Gedingens und der Halbinsel Haja vor. Abschließend gibt die deutsche Reichsregierung ein nochmaliges Garantieversprechen für die in Deutschland verbliebenen polnischen Minderheiten, eine Garantie, wie sie im Übrigen auch bis dahin in mehr als großzügiger Weise von Deutschland respektiert worden ist, eine Garantie, die so vollkommen ist, dass die deutsche Regierung sich bereit findet, etwaigen Beschwerden der polnischen Minderheiten durch eine international zusammen 49831 August 1939 MEN gesetzte Untersuchungskommission auf ihre Stichhaltigkeit überprüfen zu lassen. Ein Alibi? In der Nachkriegsgeschichte ist vielfach behauptet worden, die deutschen 16-Punkte-Vorschläge seien gar nicht ernstlich gemeint gewesen und nur deshalb so günstig formuliert worden, um der deutschen Regierung gegenüber ihrem Volk und der Weltöffentlichkeit als Alibi für eine angebliche Friedensbereitschaft zu dienen. Der ehemalige Dolmetscher Dr. Paul Schmidt behauptet, dass der Eindruck, den ich in jener Schicksalsnacht von den Absichten hatte, die Hitler mit der eigenartigen Behandlung dieses Vorschlages verfolgte, richtig war, hat er selbst später in meiner Gegenwart mit nicht zu übertreffender Klarheit bestätigt. Ich brauchte ein Alibi, vor allem dem deutschen Volke gegenüber, um ihm zu zeigen, dass ich alles getan hatte, den Frieden zu erhalten. Deshalb machte ich diesen großzügigen Vorschlag über die Regelung der Danziger und Korridorfrage. Schmidt, Staat ist, S 469, hierzu ist zu bemerken, erster. Gegenüber Aussagen des Dr. Schmidt ist Vorsicht am Platze, denn zu oft konnten ihm Widersprüche nachgewiesen werden. Warum nennt er nicht denjenigen Mann, zu dem es Hitler in seiner Gegenwart gesagt haben soll? Vielleicht ist dieser tot? Zweiter. Professor Tenzil sagt ganz richtig in seinem Buch Hintertür zum Kriege, S 590, auch wenn der Vorschlag überhaupt oder vorsorglich als ein Alibi, vor allem dem deutschen Volk gegenüber, gedacht war, wie Hitler später einmal in Gegenwart des Chefdolmetschers Schmidt äußerte, so wären doch jedenfalls solche Absichten durch rechtzeitiges Eintreffen eines polnischen Unterhändlers durchkreuzt worden. Dritter. Staatssekretär Meissner meinte, die Vorschläge Hitlers seien nur ein politisches Manöver gewesen, da er wegen der chauvinistischen Stimmung in Warschau schon von vornherein nicht mit ihrer Annahme rechnete. Eine Bestätigung der Auffassung, dass Hitler seine Vorschläge nicht ehrlich meinte und sie nur aus taktischen Gründen machte, erhielt ich am 31. abends durch eine persönliche Bemerkung Hitlers, der, als ich von ihm einige eilige Unterschriften einholte, gesprächsweise bemerkte, er sei heilfroh, dass die Polen sein weitgehend entgegenkommendes Angebot nicht angenommen hätten. Er hätte es gegen seine innere Überzeugung gemacht und wäre bei einer polnischen Zustimmung daran gebunden gewesen, so habe er wieder die Freiheit der Entschließung und das sei, Meissner, Staatssekretär, S 518, bei der Würdigung dieser Ausführungen Meissners muss man scharf trennen zwischen seiner Auffassung über die angeblichen Motive Hitlers und den wörtlichen Äußerungen, die er Hitler in den Mund legt. Selbst wenn man letztere als wahr unterstellt, sind sie eben noch keine Bestätigung der Auffassung, dass Hitler seine Vorschläge nicht ehrlich meinte und sie nur aus taktischen Gründen machte. Die weitgehend für die deutsche Zukunft besser 499 1. September 1939 verbreitete und von der Feindseite eifrig kolportierte Auffassung ist in der Hauptsache darauf zurückzuführen, dass die neuen Vorschläge wie eine Leuchtkugel angesehen werden, die der Reichsaußenminister durch seine Vorlesung beim Mitternachtsgespräch nur kurz zum Aufleuchten gebracht habe. Bei dieser oberflächlichen Geschichtsbetrachtung wird gar zu gerne übersehen, dass diese Vorschläge ihre eigene Geschichte haben, die in jener Nacht vom 26-27 August beginnt, da Hitler Dahlerus bittet, nach England zu fliegen, um der britischen Regierung die Hauptpunkte der Vorschläge vorzutragen, und erst am 31. August um 23 Uhr mit der polnischen Ablehnung ihr Ende findet. Da wir innerhalb dieses Zeitraumes in dieser Chronik der Tatsachen den Vorschlägen an mindestens 45 Stellen begegneten, ist es ausgeschlossen, dass sie nicht ehrlich gemeint und nur aus taktischen Gründen gemacht gewesen wären. Ausgeschlossen ist es aber auch, dass die Engländer und Polen mit Berechtigung behaupten können, den Inhalt der Vorschläge nicht klar und rechtzeitig genug kennengelernt zu haben, um mit ihnen als Diskussionsgrundlage Verhandlungen beginnen zu können. Am 31. August schreibt Botschafter Henderson in einem Brief an Lord Halifax, DB Nummer 138: Die deutsche Annahme einer Volksabstimmung im Korridor ist merkwürdig, bereit ist zu zahlen für gute Beziehungen zu Großbritannien. Stimmt das? Ja, das stimmte. Die ganzen deutschen Vorschläge, nicht nur das Zugeständnis einer Volksabstimmung, waren der Preis für den Weltfriede. Ein echtes deutsches nach Dahlerus ist es der Preis, den Deutschland oder Hitler Alibi. Freitag, den 1. September 1939, Texte in chronologischer Reihenfolge, 0 Uhr und 50 Minuten. Lord Halifax telegrafiert an Botschafter Ken ARD, 1. Ich freue mich zu hören, dass der polnische Botschafter in Berlin angewiesen wird, mit der deutschen Regierung Fühlung zu nehmen. 2. Ich stimme völlig überein, dass es notwendig ist, die Anordnungen für die Unterhandlungen im Einzelnen zu besprechen und dass ein Besuch des Herrn Beck in Berlin nicht ratsam ist. 3. Andererseits sehe ich nicht ein, warum die polnische Regierung es schwierig finden sollte, den polnischen Botschafter zu ermächtigen, ein Dokument von der deutschen Regierung anzunehmen, und ich hoffe ernstlich, sie werde imstande sein, ihre Weisungen an ihn in dieser Beziehung abzuändern. In dem uns gelieferten Bericht über die deutschen Vorschläge wurde keinerlei Ultimatum erwähnt, und dass die Forderung nach der Entsendung eines polnischen Bevollmächtigten Mutung nach Berlin am 30. August einem Ultimatum gleichkomme, wurde von Herrn von Ribbentrop im Gespräch mit seiner Majestät Botschafter heftig zurückgewiesen. Wenn das Dokument wirklich ein Ultimatum enthielte, so würde die polnische Regierung natürlich so lange ablehnen, darüber zu diskutieren, bis das Ultimatum zurückgenommen. 500. Man würde. Andererseits würde eine Weigerung ihrerseits, Vorschläge entgegenzunehmen, von der öffentlichen Meinung außerhalb durchaus missverstanden. 4. Ich hätte gedacht, man könnte den polnischen Botschafter sicherlich anweisen, ein Dokument anzunehmen und weiterzuleiten und zu sagen, falls es irgendetwas wie ein Ultimatum enthalte, sehe er voraus, dass die polnische Regierung sicher unmöglich auf einer solchen Grundlage diskutieren könne und b, dass jedenfalls nach Ansicht der polnischen Regierung Fragen über den Ort der Verhandlungen, die Grundlage, auf der sie abgehalten werden sollen und die daran beteiligten Personen zwischen den beiden Regierungen besprochen und beschlossen werden müssen. 5. 4. Sofern Verhandlungen eingeleitet werden, wird seiner Majestät Regierung auf Wunsch jederzeit bereit sein, jede in ihrer Macht liegende Hilfe zu leisten, um eine gerechte Lösung zu erzielen. 6. 5. Was eine internationale Garantie betrifft, so wird dies zweifellos ausgiebig besprochen werden müssen. Seiner Majestät Regierung dachte an eine Garantie für die volle und angemessene Einhaltung jeder vereinbarten Abmachung. 7. 6. Hinsichtlich Danzigs teilen wir völlig Herrn Becks Ansicht über die Bedeutung der Schaffung eines Modus Vivendi. Wir haben der deutschen Regierung bereits eine Anregung in diesem Sinne unterbreitet und werden es im Licht von Absatz 4 ihres Telegramms vom 31. August erneut tun. Sofern die deutsche Regierung zustimmt, werde ich sofort an Herrn Burkhardt gelangen. 8. 7. Bitte sprechen Sie unverzüglich mit Herrn Beck im obigen Sinne. BBB Nummer 100, bei der Übertragung dieses Dokumentes vom Original, DBFPBD 7 Nummer 632, in das britische Blaubuch ist die Nummerierung der Textabschnitte durcheinander geraten. Die richtigen Nummern wurde daher in hinzugefügt. Nicht übertragen wurden von den Herausgebern Abschnitt Nummer 9 mit folgendem Text, Ihr Telegramm Nummer 374 Absatz 4, Sie mögen Beck geben, was wir von den deutschen Vorschlägen aus den Berlin-Telegrammen Nummer 515 und 523 kennen. Nummer 515 entspricht DBFP Nummer 574, das in London 9 Uhr und 30 Minuten eintraf, und 523 der Nummer 588, das 12 Uhr 30 eingetroffen sein soll, beide DB Nummer 134. Daraus ergibt sich, dass Lord Halifax die Polen erst nach mindestens 12 Stunden amtlich von den deutschen Vorschlägen und dann nur bruchstückhaft unterrichten ließ. Im Übrigen hätte Lord Halifax diese durch die Tatsachen überholten Ratschläge der polnischen Regierung viel früher unterbreiten lassen müssen. Stern 1:30 Botschafter Corbyn telefoniert an Außenminister Barnett, das Kennards Bericht über seine Unterredung mit Herrn Beck, am Mittag des 31.8., erst um 18.30 Uhr ins Foreigistan Office gekommen sei. Die Verspätungen, welche Telegramme aus mit Tel Europa erleiden, sind Schuld an der Verzögerung, mit welcher der Text, der fiel 501 1. September 1939 früher hätte in London eintreffen sollen, und dessen Schluss telefonisch durchgegeben werden musste, eintraf diese Schützenhilfe des Herrn Corbyn viel etwas zu künstlich konstruiert aus, es sei denn, die Engländer hätten sie so geliefert. FGB Nummer 320, Stern 4:45 der Einmarsch der deutschen Truppen in Polen beginnt. Das Oberkommando der Wehrmacht gab dazu bekannt, auf Befehl des Führers und obersten Befehlshabers hat die Wehrmacht den aktiven Schutz des Reiches übernommen. In Erfüllung ihres Auftrages, der polnischen Gewalt Einhalt zu gebieten, sind Truppen des deutschen Heeres heute früh über alle deutsch-polnischen Grenzen zum Gegenangriff angetreten. Gleichzeitig sind Geschwader der Luftwaffe zum Niederkämpfen militärischer Ziele in Polen gestartet. Die Kriegsmarine hat den Schutz der Ostsee übernommen, Backreis, 1939, S-239, Stern 8 Uhr der Schwede Dalerus traf mit Feldmarschall Göring zusammen, der ihn sehr niedergeschlagen empfing. Stern in den frühen Morgenstunden die Uhrzeit ist unbekannt sandte Henderson an das AA eine schriftliche Mitteilung, in der er gemäß einer Weisung von Halifax vom Vorabend, 23 Uhr, erneut anfragte, ob die Reichsregierung damit einverstanden sei, dass der Danziger Völkerbundskommissar Professor Burkhardt unverzüglich zur Erreichung eines vorläufigen Modus Vivendi für Danzig eingeschaltet werde. Strauch, S-314, Stern 8 Uhr Barnett teilt Natural de Monsi die Nachricht vom deutschen Einmarsch mit, dieses Mal überschreiten sie die Grenzen des Bluffs. Ich hoffe, man wird nicht mehr die These aufrechterhalten von der Festigkeit gegenüber dem Bluff, de Monsi, S-150F, Stern CI 9:30 Botschafter Kennard telegrafiert nach London, dass ihn Beck soeben mitten in einem Luftangriff angeläutet und vom deutschen Angriff unterrichtet habe, BBB Nummer 112, 502 1. September 1939 1/2. Seine Exzellenz wies darauf hin, dass der polnische Botschafter um 18:30 Herrn V. Ribbentrop aufgesucht und die Botschaft der polnischen Regierung, auf unmittelbare Verhandlungen einzugehen, ausgeführt habe. Heute beim Morgengrauen habe Deutschland ohne weitere diplomatische Schritte oder eine Kriegserklärung verschiedene unprovozierte Angriffsakte im größeren Maßstab vollzogen. Dritter. Seine Exzellenz vermochte nicht zu sehen, durch welche Maßnahme jetzt noch ein europäischer Krieg vermieden werden könnte, und obwohl er es nicht ausdrücklich sagte, ist es doch offensichtlich, dass er hofft, seiner Majestät Regierung werde irgendeine militärische Aktion unternehmen, um den Druck auf dem hiesigen Operationsgebiet zu verringern, C. Stern 9:50 Dalerus besucht Henderson. Stern 10 Uhr Adolf Hitler begründet vor dem Reichstag in der Krolloper seine Entscheidung gegen Polen. Stern, DB Nummer 147, der Reichstag beschließt einstimmig, das Staatsgrundgesetz über die Wiedervereinigung Danzigs mit dem Reich zum Reichsgesetz zu erklären. DD 7S596F, Stern ca. 10:30 noch während der Rede Hitlers wurde in London der deutsche Geschäftsträger Cort zu Lord Halifax bestellt, der ihm mitteilte, der britischen Regierung seien Berichte zugegangen, dass deutsche Streitkräfte, ADAP 7S402, die polnische Grenze an verschiedenen Stellen überschritten hätten. Der polnische Botschafter habe von 4 solchen Stellen gesprochen. Außerdem seien verschiedene polnische Städte einschließlich Warschau bombardiert worden. Lord Halifax fragte mich anschließend, ob ich irgendwelche Informationen seitens meiner Regierung habe. Ich erwiderte ihm, dass mir außer den Noten, die ich ihm heute Morgen habe zugehen lassen wegen der Beschränkung der Schifffahrt und der Luftfahrt in der Bucht von Danzig keine Instruktionen zugegangen seien. Lord Halifax fuhr dann wörtlich fort, diese Nachrichten schaffen eine sehr ernste Lage. Er habe dieser Mitteilung zurzeit nichts hinzuzufügen, wolle mir jedoch sagen, dass das Kabinett heute Morgen 503 1. September 1939 zusammentreten werde und dass alle weiteren Mitteilungen an die Reichsregierung nach Berlin gerichtet werden würden. Er, Lord Halifax, werde mir von dem Inhalt dieser Mitteilungen Kenntnis geben. Stern 10:50 Botschafter Henderson telegrafiert an Lord Halifax, ich empfinde es als meine Pflicht, wie wenig Aussicht auch auf seine Verwirklichung vorhanden sein mag, den Glauben auszusprechen, dass die einzig mögliche Hoffnung jetzt auf Frieden sein würde, wenn Marschall RYDZ Müsli seine Bereitwilligkeit verkündete, unverzüglich nach Deutschland zu kommen, um als Soldat und Bevollmächtigter die ganze Frage mit Feldmarschall Göring zu besprechen, DBFP 7 Nummer 645, Stern ca. 11 Uhr der amerikanische Geschäftsträger Kirk berichtet an Außenminister Hull, Neville Henderson in Berlin war tief niedergedrückt. Während eines Gesprächs mit dem amerikanischen Geschäftsträger bemerkte er, wenn die polnische Regierung direkten Verhandlungen zustimmt und einen Bevollmächtigten ernannt hätte, dann hätte man ein überstürztes Handeln Deutschlands möglicherweise verhindern oder wenigstens hintanhalten können. Die von dem polnischen Botschafter an Ribbentrop übermittelte Erklärung sei nicht umfassend genug gewesen. Tensil, S-593, Stern, Cooper, S-593, ein anderes Stimmungsbild gibt uns Duff Cooper, Am Morgen des 1. September spielte ich in Goodwood Golf. Niemals habe ich die schlechter gespielt. Ich vermochte mich nicht auf das Spiel zu konzentrieren, weil ich an Ereignisse der vorigen Nacht denken musste. Wir hatten die 11 Uhr Nachrichten gehört und dabei die ohne Kommentar bekanntgegebenen 16 Punkte Deutschlands an Polen erfahren. Ich war entsetzt. Und ich war umso entsetzter, weil Diana, als sie vernahm, äußerte, sie schienen ihr nicht unvernünftig. Ich versuchte ihr auseinanderzusetzen, dass sie das Ende Polens bedeuteten, spürte aber, dass die Reaktion von Millionen Menschen die gleiche wie die Dianas sein dürfte. Ich rief Winston an, der, wie er sagte, genau wie ich empfand. Er habe aber bereits mit der Daily Mail gesprochen, die geneigt sei, in Bezug auf die deutschen Vorschläge eine günstige Stellung einzunehmen. Dann wandte ich mir die an Cam Rose, der ebenfalls meiner Meinung war und vom Foreign Office einige Orientierung hinsichtlich dessen erwartete, was die Presse sagen sollte. Er hatte aber bis jetzt noch nichts erhalten. Ich drang darauf, dass der Daily Telegraph einen eindeutigen, die Bedingungen verurteilenden Leitartikel herausbringen sollte. 504 1. September 1939 Als wir unsere Golfrunde beendet hatten, gingen wir zu einem Drink ins Clubhaus. Zwei Männer saßen an der Bar und diskutierten über zukünftige Rennen. Einen der beiden, den Sekretär, kannte ich flüchtig. Als wir gingen, sagte er zu mir, Hitler hat heute Morgen in Polen angefangen. Ich fragte ihn, was er meine, worauf er erwiderte, die Deutschen hätten Polen überfallen und mehrere Städte bombardiert. So erfuhr ich, dass der Zweite Weltkrieg begonnen hatte. Als wir nach Bagnö zurückfuhren, war mein Herz leichter, als es vor einem Jahr gewesen war. Stern 12 Uhr Churchill berichtet, dass man ihn auch braucht. Der Premierminister ersuchte mich, ihn am Nachmittag in der Downing Street zu besuchen. Er setzte mir auseinander, dass er keine Hoffnung mehr sehe, den Krieg mit Deutschland abzuwenden, und dass er die Bildung eines engeren Kriegskabinetts in Aussicht nehme, dem Minister ohne Portefeuille angehören sollten. So viel er wisse, sei die Labour-Partei nicht bereit, sich an einer nationalen Koalition zu beteiligen. Er hoffe aber immer noch, dass die Liberalen sich ihm anschließen würden. Er forderte mich auf, dem Kriegskabinett beizutreten. Ich nahm seinen Vorschlag ohne Kommentar an, und auf dieser Grundlage führten wir eine lange Besprechung über Männer, Churchill, 11-2, S7, und Maßnahmen Stern 13 Uhr und 50 Minuten Herr Noel telegrafiert an Barnett, dass ihm Beck mitgeteilt habe, dass die deutschen Truppen angegriffen hätten und dass Lipski gestern bei der Unterredung um 19.30 Uhr bestätigt habe, dass Polen immer noch verhandlungsbereit sei. FGB Nummer 331, Stern 13 Uhr und 50 Minuten Botschafter Lorraine telegrafiert an Lord Halifax, Graf Czarnecki sagte mir, dass in etwa 3 Stunden eine öffentliche Ankündigung gemacht würde des Inhalts, dass Italien keinerlei feindliche Initiative ergreifen würde. Er bitte, dass die äußerste Sorge getragen wird sowohl von England als auch von Frankreich, nicht nur jede militärische Maßnahme provozierender Natur in Bezug auf Italien zu vermeiden, sondern auch jeden Kommentar über die italienische Haltung, die Mussolini und der italienischen öffentlichen Meinung aufreizend oder provozierend erscheinen könnte, DBFP 7 Nummer 653, Stern Adolf Hitler lässt dem Papst antworten, der Führer dankt der Heiligkeit für seine gestrige Botschaft. Wie seine Heiligkeit, Giovanni Annezzi, S112, 505 1. September 1939 aus den inzwischen eingelaufenen Meldungen ersehen haben wird, haben die Ereignisse leider die von Deutschland erhoffte friedliche Lösung unmöglich gemacht. Der Führer hat 2 Tage auf die Ankunft eines polnischen Unterhändlers zur freiwilligen Beilegung des Konflikts gewartet. Als Antwort auf seine Bemühungen hat Polen die Generalmobilmachung angeordnet. Weiter ist gestern eine neue Reihe unerhörter Grenzverletzungen von den Polen begangen worden, bei denen diesmal reguläres polnisches Militär auf deutsches Reichsgebiet eingedrungen ist. Diese unerträglichen Herausforderungen haben den Führer veranlasst, auch an der deutschen Ostgrenze die Ruhe und den Frieden zu schaffen, die Deutschland benötigt und die es an seinen anderen Grenzen hat. Stern ca. 14 Uhr Dalierus ruft Sir Cadogan im Foreign Office wegen der Möglichkeit deutsch-englischer Verhandlungen an. Dieser sagt, dass dafür Vorbedingung sei, dass Deutschland die Feindseligkeiten einstelle und seine Truppen an die Grenzen zurückziehe. Anschließend fuhr er zu Göring. Stern 15 Uhr und 45 Minuten Botschafter Lorraine telegrafiert an Lord Halifax, ich sagte Graf Czarnecki heute Morgen, dass ich, um der Möglichkeit zuvorzukommen, dass irgendwelche Maßnahmen zur See Italien feindlich erscheinen können, heute Morgen dem Oberkommandierenden im Mittelmeer telegrafiert habe unter dem Siegel des Geheimnisses, dass sich die italienische Regierung entschlossen hätte, nicht an Deutschlands Seite zu kämpfen. Er drückte lebhafte Dankbarkeit aus, DBFP 7 Nummer 569, Stern 16 Uhr und 45 Minuten Lord Halifax beauftragt Botschafter Henderson, der deutschen Regierung zusammen mit seinem französischen Kollegen eine Mitteilung zu machen, deren Text noch komme. In Erwiderung auf Fragen könne er erklären, dass die Mitteilung als Warnung gemeint sei und nicht als Ultimatum betrachtet werden solle. Zu seiner eigenen Information wird ihm noch erläutert, dass, falls die deutsche Antwort unbefriedigend sei, die nächste Stufe entweder ein befristetes Ultimatum oder eine unverzügliche, BBB Nummer 109, Kriegserklärung sein würde. Stern 17:55 Uhr. Außenminister Barnett beauftragt Botschafter Colundre, dass er sich der englischen Demarche anschließen solle. FGB Nummer 337, 506 1. September 1939 16:05 Uhr. Chamberlain sprach im Unterhaus. Im Hinblick auf die Behauptungen Chamberlains bezüglich der deutschen Vorschläge sagte der gewiss nicht für Deutschland voreingenommene englische Historiker L.B. Namieux, DB Nummer 148, und in der vergangenen Nacht haben wir zum ersten Mal, Namieux, S 546, Anm 215, in Bezug auf die deutsche Not vom 30. August, die Ribbentrop Henderson nicht hatte geben wollen, sagte Chamberlain, nie haben wir eine Abschrift dieser Vorschläge erhalten durch das Radio von Ihnen gehört, wir haben von Ihnen gehört. Diese Feststellung entsprach nicht ganz den Tatsachen, am 31. August um 10 Uhr vormittags hatte Henderson den Text der Not durch Dalerus und zwischen 5 und 7 Uhr nachmittags direkt von Göring erhalten. Andererseits aber war Dalerus, Mitteilung weder offiziell noch autoritativ, während die Nachricht der Bestätigung durch Göring London kaum vor der Rundfunksendung um 9 Uhr nachmittags erreicht haben konnte. Jedenfalls hätte der Satz einer sorgfältigeren Fassung bedürft. Eine Reihe weiterer Unrichtigkeiten in der Rede bemängelt der Professor der Redite Axel Freiherr von Frittag Hallo-Inghoven, jeder Satz in dieser Erklärung, die der Premierminister dem Parlament, vor dem er verantwortlich ist, abgab, enthielt eine Unwahrheit oder eine Entstellung. Schon die Wendung, dass der Botschafter den Reichsaußenminister erst gestern Abend gesehen hat, sollte und musste den Eindruck wecken, als habe jener sich seit geraumer Zeit um eine Besprechung bemüht, während dieser sich ihr entzogen habe. Schlechtweg unwahr ist, dass die polnische Regierung sich öffentlich zu Verhandlungen bereit erklärt habe. Irreführend ist deshalb auch die Wendung, dass der Botschafter ein übriges Mal die gleiche Erklärung abgegeben habe. Wiederum unwahr aber ist es, dass Herr Lipski die Bereitwilligkeit Polens zur Aufnahme von Verhandlungen zum Ausdruck gebracht habe, da er doch tatsächlich nur gesagt hat, dass seine Regierung die englische Anregung im günstigen Sinne erwäge. Unwahr ist endlich auch, dass Deutschlands Antwort in der Überschreitung der polnischen Grenze bestanden hätte, Axel Freiherr von Frittag Hallo-Inghoven in Kriegsausbruch und Kriegsschuld 1939, S 84, beachtlich ist auch das, was Chamberlain über die Herausgabe des englischen Weißbuches sagte. Danach muss dieses Weißbuch spätestens am 31. August, also noch vor dem deutschen Einmarsch in Polen in Auftrag gegeben worden sein. Diese frühzeitige Herausgabe kann also nur den Zweck gehabt haben, die englische Öffentlichkeit für den Krieg reif zu machen. Aus einem anderen Grunde wäre die Herausgabe überhaupt nicht notwendig gewesen. Stern 19:43 jetzt erst antwortet Botschafter Kennedy auf das Telegramm, in dem ihm Lord 507 1. September 1939 Halifax um 0:50 Uhr Weisungen für sein Gespräch mit Außenminister Beck erteilt hatte, ihr Telegramm vom 1. September wurde heute 4 Uhr früh entziffert. Herr Lipski hatte schon gestern 18:30 Uhr beim deutschen Außenminister vorgesprochen. Angesichts dieser Tatsache, auf die heute beim Morgengrauen der deutsche Einmarsch in Polen folgte, war es für mich offensichtlich sinnlos, den angeregten Schritt, BBB Nummer 101, zu unternehmen. Stern 20:25 Botschafter Lorraine telegrafiert an Lord Halifax, Graf Charnel bestätigte meine Vermutung, dass die italienische These über die Wirksamkeit des italienisch-deutschen Bündnisses war, dass Konsultation und Zustimmung die Voraussetzungen einer Aktion von der einen oder anderen Seite wären, die wahrscheinlich zum Kriege führe. Er sagte ziemlich bitter, dass über die jetzige Krise Deutschland seinen italienischen Partner bloß konsultiert hätte, und dass er eine scheußliche Zeit während seines kürzlichen Besuches in Salzburg und Berchtesgaden gehabt hätte, und dass er selbst seit seinem Nein an Herrn Hitler bei dieser Gelegenheit, was die italienische Zustimmung zu gewaltsamen Maßnahmen gegen Polen angeht, der Reichsfeind Nummer 1, DBFP 7 Nummer 679, geworden wäre. Stern 21 Uhr der Reichsaußenminister empfing den britischen Botschafter Henderson, der ihm eine Mitteilung seiner Regierung übergab. In der anschließenden Unterhaltung führte der Reichsaußenminister aus, eine deutsche Aggression läge nicht vor, sondern Polen habe seit Monaten Deutschland provoziert. Nicht Deutschland habe gegen Polen, sondern Polen gegen Deutschland mobilisiert. Am Vortage hätten nun noch direkte Einfälle polnischer regulärer und irregulärer Truppenverbände in deutsches Gebiet stattgefunden. DB Nummer 149, die vom englischen Botschafter soeben überreichte Mitteilung würde er an den Führer weiterleiten und dann eine sofortige Antwort erteilen. Der RAM fügte hinzu, dass, wenn die britische Regierung Polen gegenüber eine solche Aktivität entfaltet hätte, wie sie dies anscheinend jetzt Deutschland gegenüber beabsichtige, eine Regelung mit Polen längst gefunden worden wäre. Sir Neville Henderson erwiderte, er würde diese Bemerkungen seiner Regierung übermitteln und bäte, den Inhalt des Schreibens an den Führer weiterzuleiten. Er bat um eine möglichst baldige Antwort. Der RAM erwiderte, es hätte an und für sich keine Veranlassung vorgelegen, die deutschen Vorschläge der britischen Regierung zur Kenntnis zu bringen, nachdem durch Nichterscheinen eines polnischen Unterhändlers diese Vorschläge hinfällig GI 508 1. September 1939 worden seien. Trotzdem habe er, der RAM, diese Vorschläge Henderson vorgelesen, in der stillen Hoffnung, dass England doch noch Polen zur Vernunft bringen würde. Der Führer hätte noch einen ganzen weiteren Tag vergeblich gewartet. Von polnischer Seite sei weiter nichts erfolgt als neue schwere Provokationen. Sir Neville Henderson erwiderte, es täte ihm furchtbar leid, dass der Ram es bei seiner letzten Unterredung ablehnte, ihm, Henderson, den Text der Vorschläge zu überreichen. Es sei begreiflich, dass er bei dem schnellen Verlesen des deutschen Textes dieses ziemlich langen und komplizierten Dokuments das meiste nicht verstanden habe. Der Ram wies darauf hin, dass er das Dokument langsam und deutlich vorgelesen habe und dass er sogar noch zu den Hauptpunkten, Danzig, Abstimmung im Corps Raideux, Minderheitenschutz, mündliche Erklärungen abgegeben habe. Er sei nicht ermächtigt gewesen, ihm das Dokument auszuhändigen und habe es daher vorgelesen in der Hoffnung, dass wenigstens am nächsten Tage noch von polnischer Seite darauf eingegangen würde. Der Führer habe noch einen ganzen Tag gewartet und schließlich den Eindruck gewonnen, dass England nichts weiter tun wolle. Als Henderson noch einmal sein Bedauern darüber aussprach, dass ihm trotz seiner Bitte die Vorschläge nicht übergeben worden sind, wiederholte der Ram, dass er das Dokument langsam vorgelesen und einzelne Punkte erläutert hätte, so dass er der Ansicht sein konnte, Henderson habe alles verstanden, Adab 7S 410, Stern 21 Uhr und 45 Minuten. Hendersons eigener Bericht deckt sich mit dem deutschen. Er schließt, er war an diesem Abend höflich und zuvorkommend. Ich komme zu der Auffassung, dass Herrn Hitlers Antwort versuchen wird, den Krieg mit Großbritannien und Frankreich zu vermeiden, dass wir sie aber wahrscheinlich nicht werden an BBB Nummer 111, Men können Stern 22 Uhr. Die von Herrn Colundre abgegebene Erklärung lautete ebenso. Der Reichsaußenminister erklärte ihm, FGB Nummer 345, Adab 7S 412, Deutschland habe keine Aggression gegen Polen unternommen, sondern Polen hätte Deutschland seit Monaten in unerhörter Weise provoziert, indem es Danzig wirtschaftlich abschnürte, die deutsche Minderheit in Polen schwer drangsalierte und dauernd Grenzverletzungen beging. Der Führer habe eine unvergleichliche Geduld an den Tag gelegt und immer noch gehofft, dass Polen vernünftig werden würde. Das Gegenteil sei der Fall gewesen. Polen habe, nachdem es schon seit Monaten mit der Mobilisierung begonnen hätte, nunmehr auch formell die Generalmobilmachung angeordnet und habe gestern Abend nicht nur Grenzverletzungen, sondern drei schwere 509 1. September 1939 Einfälle in deutsches Gebiet begangen. Aufgrund dieser Tatsachen lehne daher Deutschland die Version einer deutschen Aggression gegen Polen ab. Stern. Der deutsche Geschäftsträger Thomson meldet aus Washington, die 16 Punkte Deutschlands für eine Verständigung mit Polen seien von Rundfunk und Presse zunächst mit Überraschung und Erleichterung, dann aber als geschicktes Manöver zur Irreführung der öffentlichen Meinung und Verschleierung deutschen Rüdezugs kommentiert worden. Da Englands Haltung noch nicht feststehe, halte sich Präsident Roosevelt zurück und habe auf einer Konferenz die Presse mit der Versicherung beschwichtigt, dass er zuversichtlich hoffe, dass Amerika aus einem Krieg herausgehalten werden könne. Adab 7 Nummer 494, Stern. Der amerikanische Geschäftsträger übergab im Auswärtigen Amt eine Not mit einer Botschaft des Präsidenten Roosevelt bittere. Luftbombenangriffe, die dieser auch an andere in die Feindseligkeiten verwickelten Regierungen gerichtet habe. Der Leiter der politischen Abteilung verwies den Geschäftsträger auf das, was Hitler schon in seiner heutigen Rede in dieser Hinsicht ausgeführt habe, und was im deutschen Rundfunk zur Widerlegung englischer Lügennachrichten bekannt gegeben worden sei, dass die deutsche Luftwaffe nur militärische Objekte bombardiere. Adab 7 Nummer 530, die Aktion Dalerus am Freitag, den 1. September 1939 um 8 Uhr traf ich mit Göring zusammen. Er wirkte merklich niedergeschlagen und redete erst über allerhand unwesentliche Dinge. Es war offenbar, dass er etwas auf dem Herzen hatte, mit dem er nicht gern herausrücken wollte. Entliebt erzählte er aber, dass in der Nacht polnische Freischaren die Radiostation Gleiwitz besetzt und eine Mitteilung verbreitet hätten, die Polen wären in Deutschland eingedrungen und es hätten mehrere Gefechte zwischen deutschen und polnischen Verbänden stattgefunden. Weiter erklärte er, dass die Polen früh am Morgen die Brücke bei Dirschau in der Nähe von Danzig gesprengt hätten, wobei einige Deutsche das Leben verloren. Diese Zwischenfälle waren ja schlimm genug, schienen mir aber kaum Görings Hall erklären zu können. So allmählich kam heraus, dass Hitler im Laufe der Nacht dem deutschen Heer Befehl gegeben hatte, die polnische Grenze zu überschreiten und die Polen zurückzutreiben. Nachdem er nun wohl sein Gewissen erleichtert und 510 1. September 1939 mir auf diese eigentümliche Weise mitgeteilt hatte, dass Deutschland den Frieden der Welt gebrochen und Polen angegriffen habe, wurde er gesprächiger. Er wurde ausfällig erst gegen die polnische Regierung und das polnische Volk, dann gegen die Engländer und betonte deren Verantwortlichkeit und Schuld. Ich hörte kaum zu, während Göring mir die mit einem Wortschwall zu überzeugen versuchte, wie richtig die Deutschen gehandelt hätten und wie unschuldig sie tatsächlich wären. Sie hätten den Frieden nicht stören wollen, sie seien ganz einfach in den Krieg mit Polen hineingezwungen worden. Bereits um 9 Uhr fuhr Göring nach Berlin, um an der Reichstagssitzung in der Kolloper teilzunehmen. Um die gleiche Zeit begab ich mich zur britischen Botschaft. Ehe ich mich von Göring trennte, hatten wir weiter eine friedliche Lösung erörtert, jetzt in erster Linie die Möglichkeit, den Krieg zu begrenzen und einem Weltbrand vorzubeugen. Wir kamen zu dem Ergebnis, die einzige Chance liege darin, Hitlers Einverständnis zu erwirken dafür, dass Göring mit englischen Delegierten zusammentreffe. Unmittelbar vor 10 Uhr kam ich in die britische Botschaft und traf Henderson gleich an. Während ich mit ihm in seinem Arbeitszimmer zusammensaß, fuhr Hitler auf dem Weg zur Krolloper in einer Kolonne von Autos vorbei. Henderson betrachtet die Lage als hoffnungslos, und als ich die Möglichkeit andeutete, Verhandlungen zwischen der deutschen und englischen Regierung, zum Beispiel in Holland, aufzunehmen, um eine Fortsetzung dieses wahnsinnigen Unternehmens zu verhindern, antwortete er nur, dass er wahrhaftig nicht daran denke, Hitler zu besuchen. In scharfen und heftigen Worten geißelte er das Verhalten des Reichskanzlers und seiner Helfer, die für die Ereignisse verantwortlich seien und durch die jetzt ganz Europa ein vernichtender Krieg drohe. Kurz vor 11 Uhr kehrte Hitler mit seiner Begleitung auf demselben Weg von der Krolloper zur Reichsgrenzlei zurück. Bald darauf rief Göring von der Reichsgrenzlei an und bat mich, dorthin zu kommen, da Hitler eine Rücksprache wünsche. Göring teilte mir in kurzen Zügen den Inhalt der Rede mit, die Hitler gehalten hatte. Er sagte, er trage als Hitlers nächster Vertrauter allerdings eine große Verantwortung und er müsse natürlich der von Deutschlands Führer bestimmten Politik loyal folgen, er glaube aber, dass ihn dies nicht hindern würde, weiter für eine friedliche Lösung zu wirken. Er fragte mich wiederholt, ob ich wirklich der Auffassung sei, dass England eine vernünftige und friedliche Regelung mit Deutschland erstrebe, und wollte gern wissen, ob ich es in der jetzigen Lage für möglich hielte, einen Vertrag zustande zu bringen. Ich betonte nachdrücklich, dass es nach meiner Auffassung nur noch ein Fünkchen Hoffnung gebe, einen Weltkrieg zu vermeiden. Die einzige Möglichkeit sei, eine Zusammenkunft zwischen einem Vertreter der deutschen Regierung Göring selbst und einigen Vertretern der englischen Regierung zustande zu bringen. Göring entfernte sich, um mit Hitler zu beraten. Er kehrte nach einigen Minuten zurück und bat mich, ihm in einen kleineren Salon zu folgen. Dort stand Hitler allein 511. 1. September 1939 und wartete. Er wirkte äußerlich ruhig, aber man konnte sehen, wie nervös und erregt er tatsächlich war. Er empfing mich zwar höflich, aber bereits von Anfang an wirkte er in seinem Auftreten anormal. Zu Anfang erklärte er, es sei ihm die ganze Zeit klar gewesen, dass England keinen Frieden wünsche, sondern nur für seine eigenen egoistischen Machtinteressen arbeite. Er bat mich, für all meine Versuche danken zu dürfen, eine Verständigung zwischen den beiden Völkern herbeizuführen, und sagte, es läge gewiss an England, wenn dies missglückt sei. Ein Ausgleich, bemerkte er, sei nach seiner Meinung nicht mehr möglich. Hier unterbrach ihn Göring, der bisher dabei gestanden und zugehört, aber an dem Gespräch nicht teilgenommen hatte, und erklärte, der Vormarsch des deutschen Heeres bis zu bestimmten Punkten sei notwendig gewesen, da aber unterbrach ihn Hitler seinerseits und sagte, er sei jetzt fest entschlossen, den polnischen Widerstand zu brechen und das polnische Volk zu vernichten. Falls die Engländer weitere Verhandlungen wünschten, erklärte er sich hierzu bereit. Wenn aber, bemerkte er, die Engländer nicht verstehen, dass sie es in ihrem eigenen Interesse vermeiden müssen, mit mir zu kämpfen, so werden sie ihren Fehler teuer bezahlen müssen. Als ich Hitler verließ, war mir klar, dass es für die Rücksichtslosigkeit dieses Mannes keine Grenzen gab. Das widerwärtige Zusammensein nahm glücklicherweise bald ein Ende und zusammen mit Göring fuhr ich von der Reichsgrenzlei in dessen Wohnung. Ich wünschte in der wichtigen Frage Klarheit, ob Görings Bemerkung bei der Zusammenkunft mit Hitler ernst gemeint und ob er wirklich bereit war, wirksame Schritte zu ergreifen, um dem Krieg gegen Polen Einhalt zu tun und Verhandlungen zu eröffnen. Er selbst war nervös und erschöpft und vermied es, eine klare Antwort zu geben. Wir trennten uns, nachdem ich nochmals betont hatte, dass ein Weltkrieg unvermeidlich sei, wenn der Angriff gegen Polen nicht eingestellt würde. Bei dem Gedanken an die ungeheure, Europa jetzt drohende Katastrophe weigerte ich mich aber, die Hoffnung fahren zu lassen. Nach dem Lunch fuhr ich zur britischen Botschaft und rief Cadogan an, um zu hören, ob er irgendwelche Möglichkeiten sehe, durch direkte Verhandlungen zwischen Deutschland und England etwas zu erreichen. Cadogan antwortete so aufrichtig und klar wie immer, und ganz kurz und einfach wie folgt, die Bedingungen seien, das erste. Deutschland die Feindseligkeiten einstelle und zweiter die deutschen Truppen an die deutsch-polnische Grenze zurückgezogen würden. Später am Nachmittag fuhr ich zu Görings Hauptquartier hinaus und hatte mit ihm eine lange Unterredung über die Möglichkeiten, eine Basis für Verhandlungen zwischen Deutschland und England zu finden. Wir kamen aber zu keinem Resultat. Ohne das Gespräch mit Cadogan zu berühren, hob ich jedoch als unabdingbare Voraussetzung für Verhandlungen hervor, dass die Feindseligkeiten aufhörten und die Truppen in ihre Ausgangsstellungen zurückkehrten. Mehr als einmal betonte er, dass der Krieg, wie er sich auch entwickeln mochte, auf einen Kampf zwischen Deutschland und Polen begrenzt werden könne, obwohl natürlich Russland seinen Tribut für die Einigung mit Deutschland fordern 512. 1. September 1939 würde.